Das sieht halt auch bei mir auf dem Schreibtisch richtig bescheuert gerade aus. Ich habe irgendwie, glaube ich, 8 Seiten vollgeschrieben mit kompletten Notizen zu irgendwelchen Spielen und zu den ganzen Divisions. Ich habe es mir in Sticky Notes reingeschrieben. Ja, ich bin krank bei sowas. Also ja, dann würde ich jetzt mit Antonio Brown anfangen. Der hat ja jetzt auch noch Vorwürfe bekommen, dass er irgendwie anscheinend seine Trainerin sexuell belästigt haben sollte und anscheinend diese sogar einmal vergewaltigt haben soll. Ja, also auch wenn er ein komischer Mensch ist, das traue ich ihm jetzt nicht wirklich zu, ehrlich zu sein. Und ja, bei solchen Sachen ist es schon öfters vorkommen, dass da ein bisschen gelogen wurde. Ich glaube, das stimmt nicht, aber ansonsten hat er auch für genug Schlagzeilen gesorgt. Also ich kann mir schon irgendwo vorstellen, dass er eventuell schon mal sexuell belästigt haben könnte. Ja. Vergewaltigung glaube ich jetzt eher nicht. Ja. Aber eigentlich, also bevor da halt nichts bewiesen ist, möchte ich da halt auch nicht explizit jetzt irgendwie eine Prediction raushauen, ob das stimmt oder nicht. Ja, die Patriots meinten ja halt, die wussten nichts davon, was ich irgendwie komisch finde, weil gefühlt stand das jetzt auch schon 3 Wochen lang im Raum, dass da irgendwas kommen sollte. Ja, aber die Pats sind ja doch dafür bekannt, so, dass sie ein paar komischere Menschen aufnehmen ins Team. Ja. Ich meine, es funktioniert anscheinend. Sie machen Super Bowl-Siege damit, also Taktik ist gar nicht so schlecht. Ja, also ich weiß halt nicht. Also entweder bekommen die es halt hin, Antonio Brown wirklich jetzt so ein bisschen bändigen, zu beruhigen, ja, und ja, den zu zügeln, weil ich meine, der Typ hat ja auch seinen komischen YouTube-Kanal da. Oh und ich glaube, das kann der halt bei den Pets jetzt nicht mehr so machen, wie er es. Ja, wenn es wer schafft, ihn wieder einigermaßen normal zu machen, dann ist es Belichick. Also ich glaube, wenn Belichick den jetzt nicht mehr richtig hingebogen bekommt, dann weiß ich auch nicht mehr, ob der überhaupt noch wirklich von einem Team aufgenommen wird, weil ich meine, du kannst halt so gut sein, wie du willst, wenn du wirklich im Lockerroom eigentlich nur noch für Unruhe sorgst, weiß ich nicht, ob da ein Team dann noch Lust auf dich hat. Ja, also ich bin als Steelers-Fan schon froh, dass wir ihn los sind. Also vom Talent her natürlich schade, aber das Ganze können wir gern gespart bleiben. Ja. Aber glaubst du, wird er gut sein mit Tom Brady? Ja, also generell finde ich einfach jetzt krank, so die Patriots haben ja jetzt mit Edelman und den ganzen anderen und jetzt halt noch Brown. Ja. Yeah. Das ist halt, also es wird ja immer so gesagt, Rams und Falcons haben so das beste Receiving Core. Ich finde, die Patriots sind jetzt schon so wenn der Josh, fast schon besser. Ja, wenn der Josh Gordon von den Drogen wegbleiben kann, der AB nicht allzu viel Drama verursacht, dann wird es anstrengend sein zu verteidigen. Ja, ist halt das Problem wirklich, wenn man halt jetzt einmal sagt, AB hat die Frau wirklich vergewaltigt, das kommt raus, ist der halt weg, weil dann würden die Pets den auch sofort entlassen. Ja. Wenn Gordon wieder mal kifft, ist der halt auch ganz schnell wieder raus und dann stehst du halt wieder da. Ja, da stehst du halt wieder Risiko mit Edelman und Tom Brady da, die schon ein paar Super Bowls gewonnen haben. Ja, das stimmt auch wieder. Und Nikhil Harry soll ja, also der ist ja jetzt im Moment noch auf der Injured Reserve Liste, aber der kommt ja auch irgendwann wieder da, dann doch noch zu den Spielen rein. Ja. Ist egal, was passiert, ein gefährliches Team. Ja. Also ich würde dann jetzt mal zu Nick Foles übergehen. Ja. Ah, die armen Jets. Das war hart. Ja, die Jets tun mir einfach leid. Das war so die Hoffnung, irgendwie von Blake Bortles wegzukommen, guten Quarterback. Und dann verletzt sich im ersten Spiel. Ja, also ich habe jetzt, kannst ruhig sagen, red weiter. Beim ersten Touchdown-Pass, oder? Das war sein erster Pass für den Touchdown, da hat er sich verletzt. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, also es war auf jeden Fall noch in der ersten Hälfte. Ja. Ja, Ist halt bitter. ja, da ist halt vor allem jetzt das, also wir haben ja Gardner Minshew. Der hat schon jetzt nicht schlecht abgeliefert. Vor allem, der ist ja Und auch Rookie, oder? Also, sein erstes Jahr, glaube ich. ja, der ist Rookie, sechste Runde, soweit Das ist ich krass. mich recht erinnere. Die haben ja jetzt Joshua Dobbs geholt. Ja. Also man hätte halt sagen können, wir holen jetzt einen Veteran oder so einen Kack. Aber das haben die nicht gemacht, weil so, du hast ja ein Backup, damit der halt für so Situationen da ist, ne? Also, die haben jetzt einfach Dobbs vermutlich dann geholt, falls Minshew da irgendwie mal kleinere Verletzungen hat. Oder nicht mehr so abliefert, falls er besser ist wie Nick Mullens, der das eine Spiel gut spielt und danach wieder schwächelt. Ja, also ich gehe davon aus, dass der schon solide spielen wird. Ja. Also der, ich mochte den auch eigentlich im College ganz gerne. Okay. Aber für mich sind trotzdem die Jacks halt ein bisschen jetzt runtergefallen, weil natürlich der Typ ist halt ein Sechstrunden-Pick. Ich meine, Was war der Tom kann Brady? Brady sein, aber das ist halt unwahrscheinlich. Ich schätze mal, Ja. das wird eine okay Saison, aber allein, dass die halt auch, die haben ja keinen Star Receiver oder so. Ja, Das ist halt, ja. Westbrook oder so ist der Beste und Ja, und dann halt noch Fournette als Running Back und ich weiß halt nicht, ob das dann reicht, aber ich würde es dem trotzdem irgendwo gönnen. Fournette kann schon gut sein. Wenn er da ist, ist er gut. Ja. Aber, also, Playoffs auf gar keinen Fall. Ja, das habe ich aber auch eigentlich mit Foles schon nicht erwartet. Ich hätte es ihnen zutrauen können, einfach nur, weil es Nick Foles ist, weil der mit den Eagles den Super Bowl geschafft hat gegen die Pats. Hätte ich ihnen Ja, zutrauen aber können, aber jetzt gar nicht mehr. Also. ja, also ich habe jetzt, glaube ich, gelesen, so frühestens Woche 8, spätestens vielleicht sogar Woche 12 erst. Ja, da ist diese Saison sowieso schon entschieden. Ja. Ja, also dann würde ich jetzt weiter mal zu Tyreek Hill gehen. Der hat sich ja, soweit ich weiß, auch an der Schulter verletzt. Ja. Nick Foles ja auch. Da ist halt jetzt die Frage. Also Sammy Watkins hat extrem gut gespielt Überraschend im gut. ersten Spiel. Sonst haben die ja jetzt Mecole Hardman. Den hatten die ja eben Draft so ein bisschen als Hill-Ersatz, glaube ich, versucht. Also die sind ja so. Hartman ist ja auch so ein extrem Speed, schneller ja. Speedstar. Und der ist halt nur Rookie. Also ich weiß nicht, ob der es packen wird, da jetzt Ich glaube, so direkt so eine in Rolle. der Mid-Season könnte auf jeden Fall wichtiger werden, aber ein Hill Ja. ersetzen wird er nicht schaffen. Ja, also. Aber ich glaube trotzdem, dass das jetzt die Chiefs nicht so sehr zurückwerfen wird, dass Na, man halt sagt, die werden nicht in die Playoffs kommen. Also für mich sind die trotzdem weiterhin eigentlich die beste Offense, ja, die es im Moment so in der NFL ich würde gibt. sagen, die größte Konkurrenz. Den Pets auf jeden Fall. Mit Ja. Chiefs haben halt noch immer einen super Quarterback, Top Tight End. Die Und ich meine, Defense schwächelt noch immer ein Watkins hat. bisschen, aber ist auch besser geworden. Und Watkins hat, boah, enorm abgeliefert. Ja, ich glaube, drei Touchdowns oder Ja. so. Das war schon sehr gut. Stimmt. Dann habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, Chris Lindström, oder Lindström, weiß ich nicht. Jedenfalls, Rookie O-Liner von den Atlanta Falcons hat sich verletzt. Nämlich nicht der Das er nicht ist mal der halt. erste O-Liner. Es hat sich auch der First-Round-Pick von den Bengals, hat sich vor Saisonbeginn ja auch verletzt für Season Ja, aus. genau. Das ist wirklich bitter. Wenn der First-Round-Pick Ja. weg ist, ist das Schlimmste. Und generell, also, was halt bei den Falcons jetzt auch mega bitter ist. Also die haben ja gegen die Vikings verloren. Damit habe ich grundsätzlich jetzt kein Problem. Ich schon. Aber Julio Jones und Matt Ryan im Fantasy-Team, die haben beide fast nichts gebracht. Ist ja nicht so gut. Ja. Jedenfalls so gefühlt war der halt auch trotzdem der einzige Lichtblick in der O-Line von denen. Sonst haben die halt alle wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Sonst haben die alle so 72 overall in Madden. Ja. Aber wie lang ist der? Ja. 8 Wochen, glaube ich, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der verletzt ist, aber das wird halt schon so, meiner Meinung nach war er sogar der Beste. Und das halt als Rookie, das sagt schon mal genug über die O-Line von denen aus. Ja. Coleman. Dann, ja genau, 49ers Running Back. Da hat sich ja McKinnon auch verletzt. So, jetzt wird's langsam, ganz langsam dünn bei den 49ers. Das ist ein Problem. Im Backfield. Es ist halt auch, wie du so viel Pech haben kannst. Ich bin kein 49ers-Fan, aber es tut mir da wirklich einfach nur leid. Ja. Also, ich glaube, irgendwie Matt Prider, oder? Ja. Glaube ich. Der ist ja jetzt dann Starting Running Back. Der ist jetzt auch nicht schlecht, aber so Coleman und McKinnon. Also ich fand Coleman noch ein bisschen besser als McKinnon. Aber trotzdem, die sind ja beide, soweit ich weiß, so circa bis Midseason halt, werden die auf jeden Fall ausfallen. Das ist halt schon jetzt unangenehm für die Offense von 49ers. Und dabei hätte ich echt gesagt, dass die 49ers es schaffen können in die Playoffs. Ich hätte es ihnen zugetraut, um ehrlich zu sein. Ja, also ich meine, Dante Pettis ist schon... Aber ohne Halfback. Ja, also ich sag zum Beispiel auch, Dante Pettis ist schon ein guter Wide Receiver. Aber wenn der halt dein bester Wide Receiver ist, ja, weiß ich nicht. Dann, also er ist auf jeden Fall besseres Receiving Core als in manchen anderen Teams, aber ich würde sagen, es ist so leicht überer Durchschnitt, aber mehr jetzt nicht. Ja, und Quarterback ist, kann nur gut sein, kann aber auch gleichzeitig schlecht sein. Ist immer so ein bisschen abwechselnd. Ich weiß halt nicht, was ich von Jimmy Garoppolo jetzt halten soll als auf jeden Fall verdient er viel zu viel. Ja, das auf jeden Fall. Da gibt's Leute, die verdienen auf jeden Fall mehr. Also hätten auf jeden Fall mehr verdient als der. Es ist ein anderes Thema. Ja, sonst gab's halt generell noch, wie erwartet, sehr viele Verletzungen schon direkt in der ersten Woche. Davon können ein paar jetzt aber, soweit ich weiß, schon wieder spielen. Ja, ich habe gerade gesehen, Le'Veon Bell hat auf Instagram gepostet, dass seine Schulter wieder gut geht und er starten kann. Ja, genau. Also, da waren generell... Aber jetzt, ich würde mal sagen, das sind so die größten Probleme. Also, ich habe jetzt noch Devin Funches hier aufgeschrieben. Der ist aber halt, soweit ich weiß, glaube ich, nur dritter Wide Receiver. Ja. Also, das sollte noch relativ gut zu regeln sein. Ja, deswegen würde ich vielleicht einfach sagen, das war's dann mit den News, oder? Ja, also ich habe nichts mehr. Würde ich jetzt einfach mal in die Spiele gehen. Oh Gott, ja. Das erste Spiel. Hast du denn alle gesehen? Ja, gesehen habe ich nicht alle, nein. Ich habe mir die Highlights angeschaut von den ein oder anderen Spielen. Aber ich habe nicht alle gesehen. Okay, ja, also Packers vs. Bears habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen, weil ich halt am nächsten Tag eine Arbeit geschrieben habe. Aber da bin ich jetzt auch nicht traurig, dass ich das Spiel nicht live gesehen habe, sondern dann nur am nächsten Tag in Wiederholung, weil, also was da, also wirklich Mitchell Trubisky, das war halt echt. Wo der hingeworfen hat, ich hab's. Keine Ahnung, viel zu hoch meistens oder einfach in 5 Leute reingeschmissen. Ja. Keine Ahnung, als Starting Quarterback. Vor allem mit so einer guten Defense. Er hätte ja nicht viel machen müssen. Zwei Touchdowns schaffst du normalerweise. Und ja, also Green Bay, also na klar, die haben gegen eine starke, also vermutlich so gegen die stärkste Defense der NFL gespielt. Ja. Aber das ist halt keine Entschuldigung dafür, trotzdem nur 10 Punkte aufs Board zu bringen. Was ich zum Beispiel extrem schrecklich in der Offense bei Green Bay fand, war einfach das Pocket-Verhalten von Aaron Rodgers. Der hat da meistens einfach so gefühlt 8 Stunden drin gestanden, ohne sich zu bewegen und hat dann mal geworfen. Und da kann eine O-Line mit einem David Beckham Terry so gut sein. Da ist halt klar, wenn du dann gesackt wirst. Ich bin generell nicht mehr so ein Fan von Aaron Rodgers. Ja, also um ehrlich, ich mochte ihn eigentlich noch nie so richtig. Also erstens ist er mir von der Persönlichkeit sogar relativ unsympathisch. Ja, vor allem das mit dem Bier trinken macht ihn richtig unsympathisch. Ja. Und generell halt, wie er dann damit auch umgeht. Ich meine, der war ja dann irgendwie, wo dann, also da haben wir zum Beispiel Quarterbacks wie Tom Brady in einer Talkshow dann mal Bier geäxt. Dann war der ja auf, dann hat er auf Twitter und so dann wirklich richtig wie ein kleines Mädchen halt rumgeheult. Wie ein Antonio-Clown. Kann er den Ball werfen. Ja, gibt komische Persönlichkeiten. Ja, also generell, also so als Fazit, Bears Defense war wie erwartet extrem gut. Ja. Offense Packers war Defense schlecht, auch ein bisschen zu erwarten, aber nicht so schlecht. Also da muss auf jeden Fall was geändert werden. Ja, muss auch mehr gehen. Ja, Packers Defense fand ich erstaunlich gut. Ja, tatsächlich, also ich meine, hatten es leicht gegen die Offense, bisschen leichter, aber war tatsächlich gut. Also da hätten ein paar Defenses mehr Punkte zugelassen. Ja. Und ja, Packers Offense war jetzt nicht schlecht, aber ich fand es trotzdem jetzt nicht überragend gut. Aber auch nichts Besonderes. Gut, ja. Dann würde ich das Spiel abhaken und zum nächsten Mal weitergehen. Ja. Falcons Vikings. Ja. Ich glaube, da kannst du viel sagen dazu. Also was ich erstmal mega lustig finde, Kirk Cousins hat tatsächlich nur 11 Mal gepasst. Ja. Der Rest war Running Game mit Dalvin Cook und Alexander Mattison und allem drum und dran. Das war halt, also meiner Meinung nach ist Dalvin Cook ein Talent und der wird auch meiner Meinung nach ziemlich unterschätzt. Also ich glaube, der wird auch in den nächsten Jahren mit Leuten halt wie, vielleicht nicht unbedingt mit Leuten wie Le'Veon Bell oder so verglichen werden, aber ich glaube, der wird trotzdem Top 10 Running Back auf jeden Fall in der Zukunft sein. Also bis jetzt, was ich gesehen habe von ihm, war beeindruckend. Ich könnte es mir schon vorstellen, ja. Ja, und generell, also Dix und Thielen haben beide ziemlich gut gespielt. Cousins fand ich eigentlich auch solide. Nur was mir ein bisschen Sorgen macht, die O-Line bei den Vikings. Also wenn gepasst wurde, dann war da schon trotzdem Pressure auf Cousins. Ja. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Was ich gut fand, ich glaube, Jared Bradbury, also der First-Round-Pick von den Vikings, der hat ziemlich gut abgeliefert, fand ich. Der hat war sogar schon fast der Beste, würde ich sagen, in der O-Line. Immerhin. Ja, also ich fand es ein bisschen enttäuschend, weil ich habe eben Matt Ryan und Julio Jones in meinem Fantasy-Team und die haben beide sehr wenig Punkte gebracht. Aber ja, ich hätte echt gesagt, davor habe ich gesagt, dass die Falcons gewinnen. Das war für mich ziemlich eindeutig, dass die gewinnen sogar. Weil ich weiß nicht, Vikings, Kirk Cousins, bin ich kein Fan von ihm, finde ich auch verdient zu viel dafür. Aber ich meine, vielleicht ein bisschen zu viel Geld aus dem Fenster geworfen, obwohl ich finde, es geht, also ich finde, er ist schon trotzdem kein schlechter Quarterback. Nein, kein schlechter Quarterback. Aber ja, Matt Ryan ist auf jeden Fall halt der bessere. Aber das hat er, finde ich, so in den letzten 2 Jahren oder vielleicht 2 Jahre ist ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall so letzte Saison eher nicht gezeigt. Ich fand so nach diesem Super Bowl, also nach dieser tragischen Niederlage, fand ich, hat man da so gar nichts mehr von Seiten der Falcons wirklich gesehen. Stimmt leider. Wen hätten wir denn als nächstes? Hier, Panthers gegen Rams. Ja. Also, Cam Newton hat jetzt gegen die Bucks jetzt auch verloren. Hat jetzt 8 Spiele hintereinander als Starter verloren. Ja. Ich weiß nicht. Obwohl, da stimmt halt was nicht. Ich kann mir nicht. Das First-Round-Pick MVP. Ja. Meiner Meinung nach ist er ziemlich gut. Ich glaube, die Schulter ist noch nicht ganz verheilt, weil, also er war nie so mega akkurat. Aber er war trotzdem jetzt nicht irgendwie, dass er so schlecht gepasst hat. Und rennen tut er eigentlich, ja, selten. Also ja, ich glaube, seltener als sonst. Die haben, glaube ich, jetzt in der Preseason ist er, glaube ich, dann wirklich mal, dann mal gescrambled und dann hat er sich ja wirklich am Fuß direkt verletzt. Ja. Ich glaube, da haben die halt einfach auch ziemlich Angst. Das ist das Erste, was ich so richtig von Cam Newton mitbekommen habe, abgesehen davon, dass mit seiner MVP-Saison bei dieser Touchdown, wo er über den drüber gesprungen ist und dann so auf den Kopf von dem Verteidiger gedankt hat. Ja, genau. Und das sieht man jetzt irgendwie gar nicht mehr von ihm. Ich finde das so schade, weil es ist so cool zum Zuschauen bei ihm. Also ich finde vor allem, woran man halt sieht, da stimmt halt auf keinen Fall was, ist eben die Situation. Man hat Fettes Down und 1 Jahr zu gehen. Dann hast du eben Cam Newton da, der riesig ist und den eigentlich locker wegrennen könnte. Mhm. Und dann machst du halt dieses Philly-Special-Ding, was die da versucht haben. McCaffrey muss man auch erstmal stoppen. Aber Maschine. Der ist ja auch Outside One gerannt. Ja. Das ist ja schon mal auf jeden Fall auch schwieriger. Dann hatten die eben Pech, dass halt der eine Buccaneers-Defender da jetzt zur Stelle war und halt nicht direkt drauf reingefallen ist. Und vor, weiß ich nicht, 3 Jahren wäre Cam Newton da noch reingerannt wie nur was. Ja, und jetzt, glaube ich, hat er halt einfach, ja. Er muss halt zurückkommen. Also wenn der jetzt, ich weiß, er 8 Spiele hintereinander verlieren als Starter, wenn du so weitermachst, ich weiß nicht, also ob dich ein Team so behalten will. Ja, das bleibt fraglich. Aber sonst so, also die Rams, fand ich, haben in dem Spiel ganz gut performt. Ich fand trotzdem im großen Ganzen so ein bisschen die Defense enttäuschend. Ja, es wird 30 Punkte. Weil gegen eine relativ schwache Panthers Offense trotzdem immer noch so viel zuzulassen. Ja. Ja, die Panthers Offense besteht ja gefühlt nur aus McCaffrey, also. Ja, genau. Und offensiv fand ich, Goff hat so mittelmäßig gut performt. Da haben halt ein bisschen mehr die Running Backs das rausgerissen. Ja. Todd Gurley war ja ein paar Mal da. Ja, fand ich auch riskant. Halt, ja, aber man hat halt schon trotzdem deutlich gemerkt, der wird diese Saison nicht mehr im Ansatz Rushing Leader sein. Ja. Gut. Ja. Dann die Redskins gegen die Eagles. Muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht so viel mir dazu angeschaut. Ich habe damit gerechnet, dass die Eagles gewinnen. Ich fand es cool, dass DeSean Jackson wieder einen Touchdown gemacht hat. Jetzt zweitmeisten Touchdowns in der NFL-Geschichte hat. Also für Touchdowns über 50 Yards oder so. Ja, genau. Ist ganz cool so. Ich finde, dass die Redskins erstaunlich viele Punkte gemacht haben tatsächlich. Ja, richtig. Also so gefühlt waren die Redskins wirklich fast schon das dominantere Team so in der ersten Hälfte. Ja. Und die Eagles sind dann so in der zweiten Hälfte, also so im dritten Viertel, erst aufgewacht, haben dann aufgedreht, haben dann gewonnen. Aber gegen ein Team wie die Redskins, die wirklich keine namhaften Receiver haben, Case Keenum als Quarterback haben, und auch jetzt in der Defense nicht extrem stark sind, wirklich die komplette erste Hälfte so schlecht zu sein, da weiß ich jetzt nicht, ob die Eagles die Saison so weiterspielen können. Also ich meine, man soll generell so die erste Woche jetzt nicht als Indikator für die restliche Saison nehmen. Vor allem bei den Steelers, kurz gesagt haben. Ja, na klar. Aber das war meiner Meinung nach, obwohl man gewonnen hat, trotzdem nicht überzeugend. Von den Washington Redskins war ich dafür überrascht. Ja. Case Keenum hat tatsächlich relativ gut gespielt. Er hat jetzt auch Druck. Mit dem Rookie Quarterback direkt hinter ihm. Also bei den Redskins bin ich tatsächlich gespannt, wie das weitergeht. Also wenn die jetzt wirklich auf dem Niveau weiterspielen können, kann ich mir auf keinen Fall Playoffs bei denen jetzt vorstellen. Ja. Aber ist eventuell so ein zweiter Platz drin, aber darüber reden wir ja später. Ja. Ansonsten dann Bills gegen Jets. Richtig, war halt die Jets haben es halt verkackt so. Ja, das war so gefühlt. Das war schon gewonnen. Jets dominieren die komplette erste Hälfte wieder. Mit einem Defensive Touchdown, sonst bekommen die halt in der Offense eher nicht sowas gebacken. Ein Touchdown dann von Le'Veon Bell. Plus 2 Point auch von ihm. Richtig, und dann schlagen halt die Bills zurück. Fehlt halt dieser eine Punkt. Ja. Ja. Ist halt schade. Ich fand beide Teams nicht so überzeugend. Zwei jetzt nicht allzu gute Teams, würde ich behaupten. Ja, also es gab so ein paar Spieler, die waren schon nicht schlecht. So, ich fand zum Beispiel CJ Mosley vor allem bei den Jets als Linebacker extrem gut. Der hat ja auch den Defensive Touchdown gemacht. Ja. Aber das sind dann so 3 Spieler. Irgendwie, die waren nicht schlecht. Da hoffe ich mir auf jeden Fall vor allem von den Jets mehr. Ja. Also zum Beispiel jetzt Le'Veon Bell. Ich fand, der hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber er hat jetzt nicht überragend gespielt. Ist auch das erste Spiel, ist schwierig. Aber ich glaube, das größte Problem ist jetzt halt bei ihm mit dem Quarterback. Weil das Sam Donald ist ja krank, hat die sogenannte Küsserkrankheit. Ja. Und ist jetzt bis Woche 6 oder so auf jeden Fall draußen. Obwohl bei den Jets, die haben ja dazwischen eine Bye Week, also so 2 Spiele. In der vierten Woche haben die 2 Week, ja. Ja, und Trevor Siemian ist einer der besseren Backups, würde ich sagen. Ja. Also 2 Spiele werden zwar schwer. Ja. Ich glaube, da wird jetzt Le'Veon Bell sehr, sehr wichtig. Ja, da wird halt jetzt, glaube ich, vor allem halt Bell ein bisschen größere Rolle in der Offense spielen. Bis dann halt Donald wieder zurück ist, aber wenn wir sehen, sonst Josh Allen als Quarterback fand ich ganz okay. Ja, ich bin eigentlich Fan von ihm. Da waren halt so ein paar Fehler, aber im Gesamt, also ich fand so Donald und Allen haben beide solide gespielt. Ich fand Allen ein kleines bisschen besser, halt vor allem in der zweiten Hälfte. Aber da, ja, die sind halt in ihrem zweiten Jahr jetzt erst, das sieht man. Ja. Aber dafür fand ich es so ziemlich. Also ganz solide. Zweites Jahr Quarterback, apropos Ravens gegen Dolphins. Also ich glaube, dass ich als Steelers-Fan habe die Highlights trotzdem so geil gefunden. Ja. Also, da hat jetzt, glaube ich, wirklich jeder erwartet, dass die Dolphins verlieren. Ja. Dass die hoch verlieren auch. Aber so ist dann doch. Also, vor allem, Lamar Jackson hat extrem gut gespielt, fand ich. Ja. Also, er reitet ja jetzt selber die ganze Zeit auf dem Witz rum. Nicht really schlecht good. Für einen Running Back und alles. Finde ich, macht ihn sympathischer. Macht den viel sympathischer nochmal, wenn er das macht. Also, das war schon gut. Marquise Brown hat extrem gut gespielt. Ja. Ja, Dolphins Offense war scheiße. Unterdurchschnittlich. da waren schon ein paar okaye Spiele drin. Ja, also ein paar okaye Plays drin, vor allem der eine Touchdown, der war ziemlich cool gefangen. Ja. Von Williams. Ja, defensiv waren halt dann nur so Leute wie Minkah Fitzpatrick, der jetzt weg will. Anscheinend getradet werden soll. Ich bin das und Xavier Howard. Ja. Ja, halt keiner wirklich auffällig. Aber trotzdem, ja, ich glaube, so als Dolphins-Fan bist du trotzdem ganz froh, wenn die eher mehr Spiele verlieren. Weil ja, nein, ich glaube, als Fan bist du nicht unbedingt, also in der Saison sind die sicher nicht glücklich drüber. Ja. Wenn sie dann gute Sachen bekommen, also, ja, aber wenn es wäre halt nur so, für mich als Fan wäre ich jetzt trotzdem, wenn man im Rebuild ist, wäre ich jetzt eher froh, ein bisschen mehr Spiele zu verlieren, weil am Ende kann es halt sein, dass Ryan Fitzpatrick da den Ryan Fitzpatrick macht, zwei Spiele gewinnt und dann bist du nicht mehr First Round, also bist du nicht mehr First Overall Pick, sondern irgendwie Second Overall Pick. Ja, dann bekommst du im Endeffekt, also es ging ja jetzt, es hält sich ja hartnäckig, dass die Tour haben wollen, dann bekommst du ihn nicht mehr, dann ist halt Kacke. Ja, also ich weiß nicht, was ich von den Dolphins im Moment halten soll. Die Spieler wollen da erst sogar weg, also schwierige Situation. Ja, das ich verstehe aber auch nicht, wie die Dolphins dann sagen, ja, Minkah Fitzpatrick. Ja, bei ihm verstehe ich es gar nicht. So, das ist ein zweites Jahr, junger, drittes Jahr. Ja genau, das ist ein junger, talentierter Spieler. Ja. So Leute brauchst du halt für einen Rebuild. So. Ja. Und Xavier Howard würde ich auch nicht gehen lassen bei den Dolphins. Aber ich meine, wenn die Searson bekommen, rege ich mich nicht auf. Ja, aber gefühlt ist so, ich habe halt mal dann in die ganzen Stories reingeguckt, so jeder Fan-Account hat ja. Findet ihr es gut, wenn wir für den traden würden? Und dann so ganz zufällig so überall 100% ja finden wir gut. Ja, also gefühlt, ich glaube, also man sollte sich da jetzt, ich glaube wirklich, die wollen ja einen First One oder Second One yeah. und dann noch irgendwie einen Spieler drauf yeah. haben. Ich glaube, dann werden auch nur Teams wie jetzt zum Beispiel die Kansas City Chiefs hingehen, die wirklich sagen, wir gewinnen in den nächsten 1 bis 2 Jahren auf jeden Fall, wollen wir den Super Bowl gewinnen. Dafür brauchen wir so Leute in der Defense. Dafür geben wir dann jetzt auch den First-Round-Pick, den brauchen wir aber nicht unbedingt. Den First-Round-Pick finden die dann halt auch nicht so gut. Die Dolphins. Weil sie halt davon ausgehen können, dass das ein 30 Overall-Pick sein wird oder so. Ich bin, da ist dann halt wieder das Problem. Bin gespannt, wo der landet. Auch wieder. Also bei den Chiefs zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass die Dolphins dann auch sagen würden, entweder ihr gibt uns noch einen 5-Runden-Pick oder noch einen Spieler dazu. Ja. Aber das werden wir sehen. Bin gespannt. Ich hoffe, die Steelers holen sich. Wäre gut für uns, aber das werden wir sehen. Ja. Aber ich glaube, so über das Spiel muss man halt nicht reden. Das war halt eindeutig. Also das Ergebnis. Ravens haben dominiert. Dann als nächstes haben wir hier die Chiefs gegen die Jaguars. Ja. Also starkes Spiel von Sammy Watkins. Mhm. Erste Hälfte extrem stark von Patrick Mahomes. Ja, was? Gardner Minshew war, also von den Jaguars war jetzt auch nicht schlecht. Im Großen und Ganzen war ich trotzdem hauptsächlich enttäuscht von den Chiefs, weil gegen die Jacksonville Jaguars, die dann auch noch so im zweiten Viertel einen Rookie-Quarterback, einen Sechstrunden-Pick als Starter aufstellen müssen. Da hätte man eigentlich höher gewinnen müssen. Und ja. Aber ich weiß nicht, die Jacksonville-Defense war schon schlecht. Ja, aber die haben ja auch Punkte also ich weiß nicht. Ich fand es ein bisschen enttäuschend von Kansas, aber im Endeffekt zählt halt nur, wie hoch du gewonnen hast und sonst. Also, ob du gewonnen hast oder nicht und sonst ist es eigentlich egal. Ja, stimmt schon. Ja, aber Jacksonville, den würde ich es halt gönnen, wenn der jetzt, also wenn Minshew jetzt sich gut macht. Da bin ich auch relativ zuversichtlich. Aber kann halt auch nach hinten losgehen und dann kann es sein, also ich meine, Titans, zu denen kommen wir gleich, die haben, meiner Meinung nach werden die viel zu unterschätzt und generell in der Division mit den Texans, den Colts und halt eben den Titans, da kannst du so gut sein, wie du willst, ja. Da kannst du mit dem 8 und 8 auch nur Letzter sein. Ja, stimmt. Aber Titans, würde ich sagen, ich finde, das war einer der überraschendsten Siege auch. Ja, also nächster Punkt sind ja Titans vs. Browns. Hättest du gedacht, dass die das Cleveland gewinnt? Ich war mir so unentschlossen, also ja, irgendwo habe ich mir gedacht, dass halt so die Browns, also ich bin mir ziemlich, da soll jetzt keiner in Panik geraten, ne? Die sind ein krank gutes Team. Und das ist erst das erste Spiel. Und irgendwo habe ich aber mir schon so gedacht, die werden so am Anfang Probleme haben, da wirklich reinzufinden. Ja. Weil du hast halt so, dein Team besteht aus Superstars. Hauptsächlich. Und ich sehe jetzt die Gefahr da drin, das habe ich ja auch in einem Post halt eben erwähnt, ich sehe eben die Gefahr da drin, wenn du jetzt zwei Spiele verlierst, also wenn du jetzt das nächste Spiel auch verlieren würdest, dass dann auf einmal Panik ausbricht. Drama. Und, weiß ich nicht, Odell Beckham Jr. da dann irgendwie aufmuckt und dann Mayfield aufmuckt und dann hast du den Salat. Das denke ich mir auch. Ja, dass da muss halt Freddy Kitchens irgendwie versuchen, dass das jetzt nicht passiert. Und ich glaube trotzdem, dass die Browns jetzt nicht die Saison komplett reinscheißen. Da hat halt Baker Mayfield hat dann am Ende irgendwie verzweifelt versucht, noch was zu reißen, hatte dann halt die ganzen Interceptions, das war halt jetzt traurig, aber das heißt halt noch lange nicht, dass die Browns ein schlechtes Team sind und Baker Mayfield kein Starting Quarterback sein kann. Ja, aber ich bin auch nicht so der große Fan von Baker Mayfield, um ehrlich zu sein. Einfach weil sein Record gegen Teams, die in die Playoffs kommen, sind, ist ja nicht allzu gut. 1-5 oder 1-6, ich weiß gerade gar nicht mehr. Und er ist ein guter Quarterback, glaube ich, aber ich glaube, Playoffs, dafür wäre, glaube ich, nicht mehr bereit. Ja, also ich glaube, was auch das Problem ist, die Erwartungshaltung ist ja eigentlich auch schon von, vor allem von den Fans, ich glaube auch von den Spielern so. Playoffs und alles darunter ist eine Enttäuschung. Ja. Das darf nicht sein. Für mich als Browns-Fan wäre es eigentlich schon schön, wenn wir vielleicht, wenn man vielleicht einfach mal Zweiter in der Division wird. Oder ein Winning Record. Weiß ich nicht, wie viel. Ja, oder einfach mal positiver Record. Ja. Zweiter in der Division, das wird mir vorerst einfach mal reichen. Vielleicht mal der Erfolg. Ja, so. Das Team ist ja auch noch nicht eingespielt. Die haben ja wie viele neue Leute in der Offseason auch dazu geholt. Da kann das nicht direkt funktionieren. Du musst ja auch im Lockerroom oder auch untereinander halt so eine Verbindung haben und alles. Das kannst du halt jetzt noch nicht direkt haben. Ja. Also ich glaube, es bei den Steelers war es so sehr viel Talent. Es sind so viel Drama geworden. Deswegen, ich glaube, es ist schon riskant, dass da, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie noch ein paar Schlagzeilen dazukommen, abgesehen jetzt von der Uhr, die Odell Beckham Jr. da oben hatte, was ich gar nicht so schlimm gefunden habe. Hast du es mitbekommen, ja, oder? Ja, das, ich glaube, keine Ahnung, das war halt eine dumme Aktion von ihm. Das macht ihn jetzt aber für mich nicht komplett unsympathisch. Nein. So. Es war halt einfach so, hey, guck mal, ich kann eine Uhr tragen. Ist das von Werbedeal, oder? Ist mir egal. Ich glaube, es war Werbe. Ja, weiß ich nicht. Aber es ist auch nicht so schön. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem Spiel, was mich am meisten überrascht hat. Die Bengals gegen die Seahawks. Mhm. Also das kann ich mit im Endeffekt zählt der Sieg für die Seahawks. War zu erwarten. Aber so knapp. Also im Endeffekt zählt der Sieg für die Seahawks, aber Bengals waren überraschend stark. Was heißt überraschend? Die haben ja kein schlechtes Team. Aber irgendwie können sie trotzdem nichts reißen. Oder konnten sie in den letzten Jahren zumindest in den US reißen. Mhm. Ja, also halt mit starken Division-Gegnern ist halt schwer, da was zu reißen. Mhm. Aber meiner Meinung nach sind die komplett unterschätzt von vielen. Ja, aber es ist halt, wenn ein Team die ganze Losing-Records hat und irgendwie nie wirklich was erreicht, dann gehst du halt irgendwie davon aus, dass es kein gutes Team ist. Also ich verstehe, warum Leute sagen, dass sie nicht sehr gut sind. Also, was jetzt bei den Bengals vor allem extrem kacke ist, Joe Mixon ist verletzt, soweit ich weiß, und da ist questionable, ob der spielen kann. AJ Green das gleiche. Und halt noch ein paar andere Spieler. Das sind jetzt so die beiden Stars. Ich glaube, noch ein Running Back, also der Backup-Running Back von Mixon, ist auch verletzt. Mhm. Da ist, also ich finde generell, die Bengals haben riesen Verletzungspech. Ich glaube, da hat letzte Saison generell kein einziger Spieler, ich glaube nur zwei oder drei Spieler die Saison von den Startern unverletzt überstanden. Es gibt so Teams, Bengals, die Redskins, da muss sich auch irgendjemand immer verletzen. Ja, sonst fand ich Seahawks extrem stark und ich glaube, da wird auch gleich bei den Division Previews noch eine Überraschung dabei sein mit den Seahawks bei mir. Okay. Ja. Sonst generell Russell Wilson fand ich generell auch das gleiche wie bei Cam Newton. Normalerweise rennt der immer. Fand ich jetzt, das hat mir jetzt wieder so ein bisschen gefehlt. Es war jetzt eher Pocket Passing als wirklich gescrambled. Also und dann auch Wide Receiver waren jetzt nicht schlecht, haben aber auch nicht komplett überzeugt. Backfield fand ich ja unterdurchschnittlich und Defense, naja, du kannst schon mal gegen AJ Green verlieren oder so, aber dann wirklich, ich meine, wenn dem ja auch Probleme gehabt mit John Ross, Andy Dalton die meisten Passing Yards zuzulassen, also denen die zu geben. Also Andy Dalton ist jetzt nicht dafür bekannt, dass der sowas halt mal macht. Na. Also er wirft schon viel und weit, aber so viel und weit eigentlich nicht. Eher so zu weit. Aber überraschend gut, kann man nichts sagen. Und ich meine, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Wie heißt der zweite Cornerback bei den Seahawks? Boah, also der eine war der Shaquille Griffin, oder? Oder Shaquem. Und der andere. Hättest du heute noch gesehen, weil es geheißen hat, dass der Juju da wahrscheinlich leichter hat als mit den Pets. Ja, jedenfalls habe ich da irgendwie so eine Statistik jedenfalls gesehen. Der hat über 100 Yards zugelassen. Ja. Ich glaube, der hat die meisten Pässe abbekommen. Also auf den wurden die meisten Pässe immer geworfen, auf die Receiver, die der decken musste. Mhm. Und ich glaube, er hat tatsächlich nur einen einzigen Ball abwehren können. Und der Typ ist halt dein zweiter Starting Cornerback. Da würde ich mir halt auch Sorgen machen. Ja, wäre der Fitzpatrick ja auch ganz nice. Für sie. Ja, eben. Und ja, also ich fand, Bengals sind meiner Meinung nach sogar eher Sieger ja. bei dem Spiel gewesen. Also da musste ich keinen Bengals-Fan irgendwie Gedanken drum machen. Klar, du hast verloren, aber ich weiß nicht, das Spiel war schon krass gut. Nicht so schlimm wie erwartet eigentlich. Und ja, da kommen wir, glaube ich, auch schon direkt zu den nächsten. Coles versus Chargers. Da haben sich, glaube ich, ein paar Coles-Fans auch ein bisschen zu viel Gedanken gemacht, ja. als Luck zurückgetreten also, ist. Also, Jacoby Brissett hat mich auch erstaunt. Ja. Also, meiner Meinung nach ist er eh, wo Nick Foles jetzt eben weg ist bei den Eagles als Backup, war der bis dahin meiner Meinung nach der beste Backup-Quarterback in der NFL. Und das hat er jetzt auch gezeigt. Ich meine, Backup ist da, damit, wenn dein Starting-Quarterback eben ausfällt, der übernimmt. Das hat er jetzt gemacht und meiner Meinung nach hat er es nicht schlecht gemacht. Nein, also 24 Punkte ist mega solide. Und dann halt in die Overtime. Ja, Overtime ist meiner Meinung nach in der NFL eh... Findest du es im College besser? Ja, College Overtime finde ich tatsächlich tausendmal besser gelöst. Aber ich finde, NFL Overtime hat ein bisschen was mit Glücksspiel zu tun. Ja. Aber das ist eine andere Sache. Ja, generell, sonst waren die Chargers und Coles. Also ich fand beide Teams ziemlich gut. Chargers haben halt eben Austin in der Overtime gewonnen. Boah. Ja. Also Melvin Gordon, weiß man auch immer nicht genau, was mit dem passiert, oder? Also er darf sich nach Trade-Partnern. Ja. Aber ob da halt jemand sagt, ich bezahle dich wie ein Sieg, ja. Ist halt auch zweifelhaft. Deswegen Austin Eckler als zweiter Halfback kommt rein. Man of the Match, finde ich, in dem Spiel auf jeden Fall. Schon stark. Ja. Also. Würde ich auch sagen. Aber ich hätte gedacht, dass die Chargers auf jeden Fall höher gewinnen. Ja, ich glaube, das haben die meisten. Also ich glaube, da haben halt echt viele, viele Leute einfach nur überreagiert. Ja. Ich fand auch, wie er ausgebuht wurde, es war ja auch überreagiert. Ja, also ich fand das halt auch... Ich meine, das ist ein extrem großer Schritt für dich. Ja. Ich meine, die geht ja nicht nur... Also einerseits natürlich der Sport, er kann den Sport nicht mehr spielen. Nicht mehr auf dem Level zumindest, ja. Obwohl er ja selber gesagt hat, er macht ihm keinen Spaß mehr und das ist meiner Meinung nach auch eine Bombenaussage. Die sagt halt schon genug darüber aus. Er ist auch ein guter Grund, um aufzuhören. Und die andere Sache ist eben, dem geht ja massig viel Geld auch dabei bei der Sache verloren. Und dann halt aus dem Stadion gehen zu müssen, während die Fans einen ausbuhen, das ist kein schöner Abschied. Nein, also da hoffe ich auch nochmal, dass da irgendwie, ja. Vielleicht kommt er noch irgendwann mal für einen Spielzug aufs Feld. Ja. Das wäre schön. Kann halt sein, dass er irgendwie in 5 Jahren halt wieder sagt, ich habe wieder Bock auf Football. Ja. Und dann kommt er halt wieder zurück. Kann natürlich auch sein. Dann kommt er auf jeden Fall zu den Colts. Ja. Dann würde ich weiter zu den Bucks und den 49ers gehen. Ja. Buccaneers haben wir jetzt auch ihren ersten Sieg geholt mittlerweile schon. Ja, aber was ich von dem Spiel halten soll, das war von beiden Teams grottenschlecht. Ja. Auch wenn es gar nicht so ausschaut. Ja, aber also was die 49ers da gemacht haben teilweise und was die Bucks da teilweise gemacht haben, generell Winston als Starting Quarterback, der sieht halt gar nicht aus wie ein Starter, meiner Meinung nach. Gar nicht. Der teilweise, ja, also das ist halt so, keine Ahnung, was mit dem los ist, aber manchmal hat der anscheinend so die Gedanken, oh, ja, ich werde jetzt unter Druck gesetzt, der sackt mich gleich, komm, werfe ich den Ball da in die ganz enge Lücke. Ja. Und wenn der Quarter, wenn der Receiver den fängt, dann ist geil. Ist halt geil, ja. Aber zu 75% wird er eigentlich von einem von den beiden Cornern dann irgendwie intercepted und du hast eine Interception so. Das ist Starter. Und Garoppolo komplett überschätzt. Ja, nach. Den aber will ich gar nicht reden. Es ist wirklich, ich verstehe es gar nicht. Starter ja. Von mir aus, aber was er verdient, viel zu viel, und was die Leute von ihm halten teilweise, ist auch viel zu sehr, viel zu krass. Also ich schätze die Niners keinenfalls als schlechtes Team ein, aber ich sehe sie jetzt auch nicht als überragend gut an. Ich auch nicht, ne? Und die Bucks, ja. Es ist halt, wenn ein nicht sehr gutes Team gegen ein nicht sehr gutes Team spielt und du dann trotzdem schlecht ausschaust, dann weißt du schon, dass da irgendwas nicht gut läuft. Ja, also so generell 49ers gegen Buccaneers und Bills vs. Jets, das war so das unterirdigste Spiel. Ja, Loser vs. Loser. Hast du noch was zu sagen? Na, dazu? Na. Dann Giants gegen Cowboys. Ja. In Division. Wie oft Duell spielen die gegeneinander in der ersten Woche? Die spielen gefühlt jedes Jahr in der ersten Woche gegeneinander. Ach so, stimmt, ja. Ja, hast recht. Das schon, ich weiß nicht, was die da machen, immer mit der Planung. Das nervt mich. Aber Doug Prescott stark. Ja, also ich halt, muss ich einfach sagen, ich halte Prescott, ich halte von dem sehr, sehr wenig als Quarterback. Mhm. Aber war generell so die Frage. Also die haben ja jetzt noch, die haben ja jetzt mit so allen verlängert. Ja. Aber eigentlich theoretisch kann es, also Prescott muss noch einen Vertrag bekommen und Cooper muss einen Vertrag bekommen. Yep. Jetzt halt die Frage, wem gibst du einen? So, jetzt die Frage. Kommt doch ein. Würdest du eher Amari Cooper behalten und dann, weiß ich nicht, jetzt als Beispiel Josh Rosen als dein Starting Quarterback holen? Oder würdest du Dak Prescott behalten und, keine Ahnung, irgendeinen Wide Receiver Free Agent holen? Ich würde Dak Prescott behalten. Echt? Ja. Also, ist irgendwie sicherer, finde ich. Wenn du dann keinen guten Quarterback findest oder dann viel zu viel für einen Quarterback hergeben musst. Receiver gibt's mehr. Receiver findest du einfach immer wieder welche. Ja. Ich sehe halt bei Prescott erstens das Problem. Allein schon die Tatsache, dass er ja meint, er hätte genauso viel zu verdienen wie ein Russell Wilson. Ja. Macht ihn nicht unbedingt sympathisch. Und ich sehe ihn als durchschnittlichen Quarterback an, der einfach nur eine, meiner Meinung nach, neben Steelers Line, beste Line, Offense Line in der NFL hat. Ich sehe da halt so ein bisschen die Zwickmühle. Klar, an der Mary Cooper kann man halt locker ersetzen. Ja. Ich meine, es gibt so viele Wide Receiver, du brauchst nicht unbedingt den Star Wide Receiver. Weil jetzt Rams, die haben jetzt auch keinen Wide Receiver, wo man sagt, so, der ist ein Julio Jones. Die haben halt solide Wide Receiver. Mhm. Und davon dann halt drei. Und wenn die Cowboys das dann so regeln, auch. Andererseits, Cooper kann halt auch ein Game Changer sein. Kann, und, aber kann halt der Prescott auch. Generell, also Prescott hatte trotzdem ein sehr gutes Spiel. generell Cowboys hatten ein gutes Spiel. Trotzdem, obwohl Cowboys so dominiert haben, fand ich persönlich, haben die Giants trotzdem jetzt keine schlechte Performance abgeliefert. Nein, aber was hältst du davon, dass Daniel Jones direkt fumble? Ja, ist halt ein Rookie, ganz ehrlich. Ich mag Daniel Jones eigentlich. Ich kann nicht verstehen, wie man ihn an der 6 pickt. Der wäre noch vermutlich halt weiter hinten da gewesen. Ich glaube, das ist auch einfach nur das Problem von allen, dass die ihn an der 6 geholt haben. Hätten die den beim nächsten Pick von denen in der ersten Runde noch geholt, hätte keiner sich beschwert. Und was dazu kommt, so, wenn man sich ja schon diese ganzen Meme-Bilder anschaut, wenn Daniel Jones und Eli Manning gleich schauen, so eins zu eins, da merkt man halt schon, ja, da merkt man, glaube ich, ich glaube, die Giants wollten auch einfach, dass so einen gleichen Typen ja, haben. Ist irgendwo verständlich. Und den haben die mit Daniel Jones auf jeden Fall und vermutlich hätten die den mit Dwayne Haskins nicht unbedingt gehabt. Meiner Meinung nach ist ein Haskins auch ein bisschen besser in Washington aufgehoben, weil da wird der, glaube ich, also Case Keenum wird halt das machen, was Case Keenum immer macht, eine solide Saison wieder abliefern, dann ja, vermutlich halt wieder an ein anderes Team weitergehen und Dwayne Haskins wird dann als Starter langsam übernehmen. So schätze ich die Situation da ein und Daniel Jones, weiß ich nicht, Eli Manning wird jetzt vielleicht nur noch diese, vielleicht noch nächste Saison, der wird jedenfalls nicht mehr lange spielen. Und dann hat man einen Quarterback, der von der Persönlichkeit eben gleich ist wie ja, dein ehemaliger Quarterback. Und wenn der dann jetzt auch nicht komplett kacke ist, was Daniel Jones auf keinen Fall ist, nein, hast du damit auf jeden Fall schon mal eventuell einen möglichen Franchise-Quarterback. Ich sage auch, dass der von Kyler Murray und Dwayne Haskins die beste Karriere haben wird, der Daniel Jones von den ganzen Quarterbacks. Ja, so Dwayne Haskins hatte halt so in der Preseason ein paar Verpos, aber das kann einem Rookie passieren, meiner Meinung nach. Und Kyler Murray, da kommen wir eigentlich gleich auch sofort dazu. Ja, sonst Saquon Barkley hat abgeliefert, wie man es erwartet hat. Haben sie aber, finde ich, zu wenig eingesetzt. Das stimmt. Der hat ein bisschen wenig Einsatz gehabt. Aber dann, wenn er eben da war, war dominant. Ja. Und sonst, Defense war von beiden Teams auch ziemlich gut. Also, da kann ich mich, wäre ich jetzt Giants-Fan, fände es halt kacke, wenn man verliert, aber so im Endeffekt hast du dich trotzdem gut geschlagen. Ja, und sie sind schon gewöhnt zu verlieren. Ja. ja, damit kommen wir dann jetzt zu Lions gegen Cardinals. Unentschieden. Stark. Ja. Sieht man nicht so aus. Ich hasse Unentschieden. Ja, es ist. Ich finde es irgendwie im Football, man sieht es halt so selten, deswegen finde ich es ganz cool, wenn es ein Unentschieden gibt. Und das ist dann auch so unbefriedigend. Ja, so. Aber es ist einfach. Ja, keine Ahnung. Du schaust dir irgendwie, weiß ich nicht, circa 2 Stunden Spiel an. Ja, am besten noch. Um dann halt am Endeffekt keine Emotionen fühlen zu können. Am besten so, ich weiß nicht, wann das laufen ist, aber am besten bleibst du so bis 2 Uhr in der Früh munter, schaust du das an und dann so unentschieden. Geil. Ja, so in der die Cardinals Offense fand ich okay. Ja. Ja, waren 27 Punkte. Ist ganz okay. Da waren meiner Meinung nach immer noch viel Fehler. Ich finde es ihm viel gepasst. Ja. Vor allem mit dem Rücken. Aber was man halt sagen muss, Matt Patricia ist, also meiner Meinung nach sind die Lions ein komplett unterschätztes Team. Die spielen halt einfach in der NFC North, wo eben, also würden die Vikings, würden die Lions in einer anderen Division spielen, ich weiß nicht, AFC South jetzt zum Beispiel, würden die ganz anders aussehen. Dann würden die auch eine, nicht unbedingt eine Konkurrenz mit den Texans sein oder mit den Colts vielleicht, aber auf jeden Fall eine Konkurrenz zu Jacksonville und den Titans sein. Und die haben einfach dieses Pech, jetzt in dieser extrem starken Phase von den anderen Teams da zu sein. Aber die sind auf jeden Fall defensiv, meiner Meinung nach, ein extrem gutes Spiel. Ja, mit Darius Slay und so haben die echt auch gute Spiele. Ja, und bei den Lions, die Offense, die war okay, sage ich mal, auch. Da hast du eben das Glück, dass die Cardinals Defense ohne einen Patrick Peterson jetzt auch der eigentlich so der einzige Star ist. Und dann hast du vielleicht noch zwei andere Spieler, die okay bis überdurchschnittlich sind. Und aber den Lions, also Rushing war ganz schlecht. Das stimmt. Aber TJ Hockenson hat richtig abgeliefert. Der war richtig gut. Und Daniel Mendola halt auch. Das ist auch, finde ich auch krass eigentlich. Ja, also Amendola generell ist ein richtig guter Wide Receiver. Ja, dann haben die ja noch Jones Jr., glaube ich. Also Marvin Jones halt, oder? Was? Ja, genau, Marvin Jones Jr. Meiner Meinung nach ein bisschen überbewertet. Ich finde Kenny Golladay besser. Ja, generell so. Vor allem, weil er bei Northern Illinois war. Nein, aber so, den finde ich ein bisschen besser als Wide Receiver, aber so, die haben trotzdem meiner Meinung nach ein unterschätztes Wide Receiver Trio. Ja. Und Tide und so. Genau. Und Stafford ist halt eben, der hat halt so ein bisschen das Pech, bei dem Team zu sein, in dieser Division zu sein. Aber ich meine, das was ist willst du halt machen? Logisch, dass du zu einem schlechteren Team kommst und ein guter Quarterback bist. Ja. Das ist meistens so. Ja, sonst, also so generell, ich fand das war jetzt kein schlechtes Spiel. Nein. Ich war von den Cardinals ein bisschen mehr enttäuscht als von den Lions. Mhm. Von den Lions war ich vielleicht ein bisschen offensiv, wenig enttäuscht. Bei den Cardinals war ich, also defensiv habe ich nichts anderes erwartet, offensiv habe ich eigentlich mehr erwartet. Ja, ich finde dafür, dass es mit dem Rookie war, war es ganz solide eigentlich. Ja, also der hat jetzt nicht schlecht abgeliefert, auch wenn ich lustig finde, dass Matthew Stafford mehr Rushing Yards hat als Murray. Okay. Aber die haben wahrscheinlich auch Quarterbacks bei. Ja. Verwendet. So. Steelers gegen Patriots. Sorry, ich will gar nichts dazu sagen. Direkt überspringen, lass oder? Lass mir bitte. Oder wie siehst du das Spiel denn? Erstes Spiel, das zählt gar nicht eigentlich. Müssen wir gar nicht drüber reden, richtig? Ich finde generell, gegen Patriots kann man verlieren. Ja. Das ist nichts Schlimmes. Aber in den Playoffs können wir dann halt gegen sie so. Das ist der Plan. Also generell, was will man halt sagen? So, ja, war halt scheiße. Steelers Offense wurde von den Patriots auseinandergenommen. Ja. Steelers Defense wurde auseinandergenommen. Ja, ist okay. Es war halt Playcalling, war schlecht. Es war alles schlecht. Es hat nichts funktioniert richtig. Im Endeffekt muss man halt dann einfach an der Stelle sagen, Patriots haben halt das gemacht, was die Patriots machen. Ja. Und Steelers mussten halt darunter leiden in Woche 1. Oh. Aber damit hat man meiner Meinung nach eben auch schon das Schlimmste hinter sich. Ja, das stimmt. Ja, also ich denke mal einfach jetzt, mehr willst du nicht mehr dazu sagen. Nein, lieber nicht. Und damit kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsspiel, was ich mir tatsächlich auch einfach nochmal angeschaut habe gestern Abend. Ich habe nur die Highlights gesehen. Gott. Texans gegen Saints, das ist so ein geiles Spiel gewesen. 35 Sekunden, sie machen einen Touchdown. Dann. Ja. Dann sowas. Einfach. Was, also. Die Defense von den Texans hat's komplett. Komplett verkackt. Ja, generell, ich fand auch. Also, es gab hier diesen einen Wurf. Relativ. Ich glaube, relativ am Anfang war der. Der war auf Fuller. Also Texans, Deshaun Watson auf Fuller. Was Eli Apple da gemacht hat, verstehe ich nicht. Der hat sich ja vor Fuller aufgebaut, aber der muss einfach nur hochspringen und kann den Ball fangen. So. Der stand einfach nur vor dem und sonst hat er nichts gemacht. So Fehler habe ich halt auf beiden Seiten gesehen. Allerdings habe ich auch auf beiden Seiten der Defense gutes Sachen gesehen. Also so ist das nicht. Offensiv war das halt einfach Crème de la Crème. Es war geil anzuschauen. Ja, und dann, ich glaube, dieser letzte Try von den Texans, vor allem, ich glaube, das waren nur zwei Plays, einmal auf Hopkins und dann direkt Kenny Stills. Das war schon beeindruckend. Und dann, ich glaube, Problem war, man hätte ein bisschen mehr runnen müssen. Ja, vorher und die Glocke aber ein bisschen weiter runterlaufen lassen. Du rechnest halt nicht damit, dass du so schnell in die Endzone kommst. Ja. Und es war im Endeffekt, tun mir die Texans leid, aber ich glaube, da hatten auch einfach die Saints ein bisschen dann noch den Heimvorteil. Die waren dann noch ein bisschen hoch, ja, haben sich dann gegenseitig hochgeschaukelt da am Ende im letzten Drive, Field Goal. Latz hat halt einfach gut gekickt. Ja. Und Drew Brees war einfach souverän. Ja, der hat halt diese eine Interception gehabt, die hätte nicht sein müssen, aber. Erstes Spiel, da passieren solche Sachen. Ja. Letztes Spiel, oder? Ich glaube. Ja, Broncos gegen Raiders. Ja, war auch ein Spiel jetzt von zwei, die jetzt nicht allzu gut sind, würde ich sagen. Ja, also da bin ich ganz froh, dass ich da nur nach, also dass ich da nach Saints gegen Texans nicht mehr weitergeschaut habe, weil ich sympathisiere die Broncos und was da halt passiert ist. Ah, okay. Ja, keine Ahnung, was das war. Eigentlich hätte man locker gegen ein Team wie Oakland, was jetzt ohne Brown da steht, gewinnen können. Vor allem mit einem Head Coach wie Vic Fangio, der halt meiner Meinung nach größtes defensives Mind im Football im Moment ist. Ja. Er hat sicher mich gefreut, weil ich bin ein bisschen Oakland-Fan geworden, weil es ganz alle Steelers-Fans hassen AB, alle Raiders-Fans hassen AB. Da trifft man sich so in der Mitte, ist ganz schön. Deswegen habe ich mich gefreut für sie. Ich fand Josh Jacobs, der Halfback. Ja, der war gut. Überraschend gut. Ich dachte, dass er nicht alt. Also, ich wusste schon, dass er gut sein wird, aber nicht so gut. Das Spiel war ganz okay. Drop Touchdown. Ja. Wer hat den Touchdown nicht gefangen von den Broncos? War das der Typ, der im Hall of Fame Game so einen coolen Touchdown gefangen hat? Ja, genau. Das ist halt auch. Muss ich gleich kurz schauen. Ja, und eine Sache habe ich nicht verstanden. Philip Lindsay weniger Yards als Royce Freeman. Ja, das habe ich auch nicht kapiert. Der wurde auch, also ich frage, der wurde gar nicht mal so mega viel eingesetzt, glaube ich. Ja, das fand ich ein bisschen also komisch. Er hat einen Lauf weniger als Philip Lindsay. Und hat halt trotzdem 13 Yards mehr. Ja, ich glaube, warte, ich hab's hier. Also Philip Lindsay hatte einen Attempt mehr, also 11. Er hat nur 43 Yards. Freeman hat 56 Yards und 10 Attempts. Ja, den Touchdown hat übrigens Sanders gemacht. Ja. Okay. Aber Philip Lindsay, dachte ich, dass der nochmal mehr durchstarten wird. Ja, so generell unter 50 Yards ist schon schwach. Ist eigentlich relativ schwach bei 11 Versuchen vor allem. Ja. Aber gut. Ich glaube, James Conner hat jetzt auch nicht gerade unbedingt viele Yards. Ja. Aber da ging sowieso alles schief, deswegen. Ja. Obwohl, also ich fand, ne, um nochmal auf die Steelers zurückzukommen, die O-Line war trotzdem extrem stark. Also an der lag's nicht. Abgesehen von dem einen Snap da. Also ja, nicht stimmt. Snap. Okay, der war. Aber sonst, ich habe gerade nachgeschaut, James Conner, 10 Mal gelaufen für gerade mal 21 Yards. Ja, ist halt. Ja. Weiß nicht so besonders. Ja. Hast du da noch was irgendwie zu den Spielen zu sagen? Nein, ich fand zwar für die erste Woche waren es gute Spiele. Aber sonst oft so erste Woche Low Scoring, alles. Aber es waren echt ein paar Blowouts auch dabei. In Sancho, Titans gegen Browns hat mir natürlich nochmal extra gut gefallen als Steelers-Fan. Ja. Aber sonst auch, also Ravens, Dolphins war ja auch einfach ein geiles Spiel. Also Spiele waren gut. Ich hoffe, wir haben in der Woche 2 auch im Vergleich gute Spiele. Für mich können die Steelers gerne gewinnen. So. Ja. Ich bin gespannt, New England. Werden wir nächste Woche sehen. Ja, und ob wie AB spielen wird gegen die Dolphins. Soll es ja nochmal einfacher sein. Bin ich gespannt. Ja, also es gibt auf YouTube, da kann man sich die ganzen Spiele komplett anschauen. Mhm. Ich glaube, das ist sogar ein Kanal, der ist von der NFL genehmigt oder so, sonst kann ich mir nicht erklären, warum da noch Spiele von vor 5 Jahren drauf sind. Ja. Also, wenn man da wirklich nochmal Spiele sich anschauen möchte, dann würde ich auf jeden Fall Ravens vs. Dolphins einfach empfehlen, weil, also außer man ist Dolphins-Fan, dann vielleicht jetzt nicht. Auf gar keinen Fall. Dann liebe Saints gegen Texans. Ja. Und so leid es mir tut, wenn man wirklich mal sehen möchte, wie jemand komplett zerstört wird, wie halt wirklich ein komplettes Team auseinandergenommen wird, dann sollte man sich echt mal Patriots gegen Pittsburgh einfach nur wirklich mal drauf achten, was die Patriots da teilweise für simples Zeug gemacht haben, was halt aber die, also wenn man sich da mal wirklich so reinschaut, Tom Brady hat da teilweise so die ganze Zeit kurz, hat die komplette Defense in die Mitte gezogen und dann kommt ein langer Ball, aber die Defense ist in die Mitte gezogen worden und dann Big Play. Ich würde es niemandem empfehlen, das anzuschauen. Ja, also Steelers-Fans auf keinen Fall. Vielleicht Leute, die Browns, Ravens oder Bengals-Fans sind, die freuen sich da, glaube ich. Ja, also war schon enttäuschend bis dann. Ah, passiert. So, apropos Browns, Ravens, Bengals, Steelers. Ja. Das ist erste Division Preview. Steelers gewinnen. Willst du anfangen? Steelers gewinnen. Das ist ja deine Division sowieso. Ja, die Steelers gewinnen das. Cleveland. Okay. Dritter. Ravens zweiter und Steelers gewinnen. Alles andere macht für mich absolut keinen Sinn. Okay. Ich habe ein bisschen anders. Ja. Also ich habe die Ravens auf 1. Mhm. Aber nur, wenn eben Lamar Jackson wirklich weiterhin zeigen kann, dass er halt akkurat passt. Ja, wenn der weiter so spielt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie weit kommen. Ja. Und auch erst wenn. Weil Defense bei den Ravens ist generell schon seit Jahren ziemlich gut, also eigentlich immer unter den Top 5. Und offensiv mit jetzt auch einem Marquise Brown, meiner Meinung nach einer der besten Rookie Wide Receiver, sollte man da was schaffen. Sollte. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die da was reißen können. Zweite Platzierung habe ich jetzt. Also zweiter, dritter Platz habe ich jetzt Steelers und Browns, weil ich da einfach nicht. Steelers kann ich mir vorstellen, dass die eigentlich Platz 2 schaffen sollten und eigentlich auch Playoff-Contender sind. Aber wenn jetzt die Browns sich fangen, wird das, also ich glaube, generell so Ravens, Steelers, Browns, die werden sich noch bis ganz tief in die Saison um alle Plätze streiten. Ich habe am Anfang, also ich glaube, der wird noch in Woche 14 nicht ganz klar sein, wer da. Ich habe am Anfang gesagt, dass alle drei in die Playoffs kommen. Ich könnte es mir vorstellen, es wäre cool. Es wäre cool auf jeden Fall. Ja. Aber ja, am ehesten Steelers und Ravens. Weil Cleveland nicht bereit. Okay. Ja, Bengals tun mir irgendwie leid. Eigentlich mag ich die ganz gerne. Aber ja, ist halt, ja, sind halt so ein bisschen weiter unten. AFC West, ja, ja. Wird dominiert von einem Team, sage ich. Chargers kommen auch rein. Und die dahinter versuchen einfach, sollten zufrieden sein mit einem Top 10 Draft Pick. Ja. Ja, also ich sehe Kansas halt auch auf Platz 1 mit Patrick Mahomes. Problem, da sehe ich vielleicht ein bisschen die Defense. Ja. Sollte man aber trotzdem regeln können. Dann Chargers. Chargers hatte ich kurzzeitig eigentlich oben. Echt? Dann sind halt Melvin Gordon. Ich weiß nicht, ob man den, also ob jetzt die Leistung da bleiben wird auf der Running Back Position. Ich glaube, Austin Eckler heißt es. Okay. Ja. Sonst, Derwin James ist verletzt. Mhm. Das kann schon großer Rückschlag sein. Sonst, dahinter sehe ich, weiß ich nicht. So, Oakland, Broncos, da ist für mich alles offen, was dahinter passiert. Ja, ja. Da sehe ich, beide Teams können eigentlich eine gute Saison haben, beide Teams können aber auch komplett untergehen. Da hat auch das erste Spiel eigentlich noch keine Bedeutung. Jo. Dann AFC South. Ja, da sehe ich die Texans als Sieger. Hab ich auch. Und danach könnte es, finde ich, jeder sein. Ja, also generell, es könnten auch die Titans gewinnen, es könnten auch die Colts gewinnen, es könnten auch die Jaguars gewinnen. Ich würde mal sagen, Jaguars-Titans wird mich vielleicht ein bisschen mehr überraschen als Colts. Ja, also. Aber wie schon gesagt, du könntest diese Division auch mit einem 8-8-Record verlieren. Ja, ja. Aber also ich würde sagen, die Texans gewinnen das auf jeden Fall. Und dahinter hätte ich am ehesten tatsächlich trotzdem die Colts. Mit vielleicht Playoffs, aber wahrscheinlich eher nicht. Und dann bei den Jaguars kommt es darauf an, wie die Backups spielen können, also die Quarterbacks. Wie die abliefern können. Und bei den Titans, Marcus Mariota. Ja, bei ihm bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Als Quarterback. Ja. Bei mir ist. Ja, also ich habe die Texans auch auf der 1. Mhm. Weil einfach so Deshaun Watson und eigentlich das komplette Receiver-Corps. Ich meine, das ist ja nicht nur Hopkins, das ist Fuller, der ziemlich gut gespielt hat, auch schon. Stills spielt auch extrem gut und Kiki Cutie ist meiner Meinung nach auch ein sehr guter Receiver. Mhm. Also eigentlich haben die vier richtig gute Receiver. Danach möchte ich mich eigentlich nicht festlegen. Ja, so, es ist. Coles kann sein, dass Prizzard komplett einknickt. Jax kann sein, dass Minshew komplett einknickt und Foles das dann nicht mehr retten kann. Titans kann aber halt auch sein, dass Mariota jetzt komplett einknickt und weiß ich nicht, Derrick Henry da mit einem Running Game nicht alles rausholen kann. Danach kommt die langweiligste Division. Ja. Also ich glaube, wer da halt nicht Patriots auf 1 sagt, der ist halt entweder ein Fan von einem der anderen Teams oder selbst wenn du Fan wünscht sich halt irgendwie, dass die da aber selbst als Jets, Bills oder Dolphins-Fan solltest du wissen, dass die Pets das gewinnen. Ja. Ja, also ich sehe schon Bills und Jets eigentlich als relativ überdurchschnittlich starke Teams an. Ja. Aber mit den Patriots in der Division hast du es halt einfach schwer. Ja, und Und Dolphins sind sowieso. ja, also ganz klar, Patriots auf 1, Dolphins auf 4. Dazwischen entscheidet es sich eben zwischen Jets und Bills. Ich tendiere ein wenig mehr zu den Ich auch. Jets. Und Bills dann auf 3. Aber könnte auch Aber andersrum sein. wird eng. Also mich würde es nicht überraschen, wenn die Bills 2 Nee. sind. Mich würde es nicht überraschen, wenn die Jets halt Würdest 2 sind. du sagen, Ob die eine Roger? Wildcard halt Ja. schaffen, ist jetzt die Frage. Weil da sagen ja ganz viele, oh, Jets oder Bills, die können eine Wildcard packen. Man muss aber auch da mal gucken. Die Chiefs und die Chargers werden sich ja um eine von den beiden Wildcards noch prügeln. Und in der AFC North werden die sich auch noch um eine Wildcard prügeln. Und eigentlich auch in der AFC South wird es auch um eine Wildcard gehen. Also, und da sehe ich eigentlich die AFC East Teams am ehesten da, dass die keine bekommen. Ja, ich wollte genau das auch fragen, ob du glaubst, dass Jets oder Ja. Bills den Playoffs schaffen könnten. Was sagst du Ich denn? glaube, nein. Noch nicht. Nächstes Jahr vielleicht, wenn die noch mehr Talent dazu holen können, dann könnte ich es mir vorstellen. Ja. Aber jetzt gerade eher nicht, nein. Also wenn sich da wirklich, also Josh Allen und Sam Darnold, da sehe ich in beiden sehr Ich großes auch, ich auch. Potenzial. Und wenn die sich halt wirklich einfach jetzt weiterentwickeln und weiter diesen Weg gehen, die die jetzt eh schon gehen. Vielleicht noch nein und einen Receiver dazu bekommen. Ja, Kann es für mich sein. also da sehe ich ein bisschen sogar mit Robbie Anderson Jets ein bisschen vorne. Aber dann kann das auf jeden Fall was werden. Und ich meine, Brady und Belichick werden auch nicht für immer spielen. Hoffentlich. Und wenn die weg sind, also wenn die weg sind, werden die Pats jetzt nicht sofort nach einer Saison auf 4 knallen. Na. Aber dann wird es auf jeden Fall, so würde ich sagen, 5 Jahre langsam runtergehen. Und dann können auch mal wieder andere Teams die Division mal Und den Super gewinnen. Bowl. Glaubst Ja. du, hören Belichick und Tom Brady gemeinsam auf? Was noch mal die? Das war gerade Punkt. abgehakt. Glaubst du, Belichick und Tom Brady hören gemeinsam auf? Hä? Gemeinsam auf? Ja. Ja, okay. Ich glaube schon. Kann sein, dass vielleicht Belichick noch ein Jahr lang weitermacht, um irgendwie vielleicht Nachfolger-Quarterback so ein bisschen auszubilden. Aber eigentlich bin ich mir sehr sicher, dass beide gleichzeitig die große Bühne verlassen. Wollen wir dann in die NFC Ja, übergehen? gerne. NFC North. Ja. Willst du anfangen oder? Du kannst gerne beginnen. Gut, ja, also ich setze jetzt einfach mal Fanbrille, also Vikings-Fanbrille ab. Trotzdem sehe ich die Vikings auf 1. Das hört sich halt jetzt bescheuert an, aber ich sehe das Problem. Bears Defense ist immer noch stark, jedoch sieht man, dass Fangio weg ist. Ja. Bears Offense ist, naja, also wenn die halt so weitermachen wie bisher, Trubisky, finde ich, ist generell kein sonderlich guter Quarterback, meiner Meinung Stimmt nach. dazu. Dann wird das da leider, also tatsächlich, sehr gewagte These vielleicht. Ich habe Bears auf 4 und Was? Lions auf 3. Okay, das ist krass. Und dann auf 2 Packers und auf 1 Vikings. Wobei ich nämlich auch Packers einknicken sehe. Und das hat auch nicht, also ich kann Bears und Packers kann ich nicht leiden. Lions mag ich ein bisschen mehr. Aber ich sehe komplett die Bears abkacken. Okay, also ich hätte überlegt zwischen Packers und Chicago Bears einen von denen auf eins. Oder ja, am ehesten die Bears. Und ich hätte auch gesagt, dass die es im Super Bowl schaffen könnten. Dank der Defense. Aber ich würde sagen, Bears 1 und dann hinter könnten es die Vikings oder Packers werden. Es könnten beides sein. Aber ich glaube, Playoffs ist nur für ein Team drinnen. Ja. Vielleicht kann sich noch ein zweites holen. Also ich glaube auf jeden Fall eigentlich, also so NFC North und NFC South ist meiner Meinung nach so in der NFC, finde ich, ist eigentlich schon gesetzt, wer da die Wildcard bekommt. Okay. Welche Division. Also da sehe ich eigentlich North und South, da wird auf jeden Fall die beiden Wildcard-Teams rauskommen. Aber bevor wir zur NFC South gehen, gehen wir zuerst zur NFC West. Oder erst West. Ja, West. Machen wir West. Gut. Wen hast du? Ich habe Rams auf 1. Mhm. Obwohl ich die nicht mehr so überragend sehe wie letztes Jahr, aber halt immer noch in der Division dominant. Da kommt jetzt auch schon mein zweiter Knaller tatsächlich. Ja, das ist schon angesprochen vorher, am Anfang. Ja, ich habe Seahawks auf 4. Oh Gott. Auf 2 habe ich 49ers und auf 3 habe ich Cardinals. Einfach, ich sehe die Seahawks also erst langsam unter. Du siehst erstmal, dass sie gegen die Steelers verlieren. Das sehe ich tatsächlich. Okay, und dann sehe ich die langsam untergehen generell. So schlimm. Russell Wilson ist ein guter Quarterback. Tyler Lockett ist ein guter Wide Receiver. Ja. Aber die Defense kracht meiner Meinung nach komplett zusammen. Du hast vielleicht Bobby Wagner. Eine okay Defense. Meiner Meinung nach. Ich finde sie nicht sonderlich gut. Und die Offense gefällt mir auch nicht. Und dann, was die da jetzt auf einmal mit Russell Wilson machen, dass der nicht mehr scrambled, verstehe ich auch nicht. Und generell Pete Carroll ist ein sympathischer Mensch, aber kein guter Coach. Entschuldigung, aber... Ja, ist einfach im ersten Spiel... Ich will jetzt nichts über ein Team sagen, dass die gar nichts schaffen werden. Und ich glaube auch, dass bei den Seahawks die Playoffs drin sein könnten. Aber dass also die Rams gewinnen, würde ich sagen, ist ziemlich sicher. Und danach habe ich die 49ers und die Seahawks drum kämpfen, wer Zweiter wird. Und da könnte ich mir auch bei beiden vorstellen, dass sie es in die Playoffs schaffen können. Aber bei den Seahawks eigentlich mehr. Also ich würde sagen, Seahawks Zweiter plus vielleicht Playoffs. 49ers Dritter und Cardinals Vierter. Und ich könnte mir vorstellen, dass es länger so bleibt. Vor allem der vierte Platz. Ich weiß nicht, Cardinals habe ich irgendwie wenig Hoffnung. Ja, also ich habe natürlich, wenn ich die Seahawks auf die 4 setze, setze ich natürlich auch viel auf die Cardinals. Also so. Kann natürlich sein, dass ich mich da halt komplett irre und diese Air Raid Offense komplett in die Hose geht. Wenn sie es nicht tut, also wenn die sich jetzt weiterentwickelt und besser aussieht als in Woche 1 gegen die Lions, dann sehe ich Potenzial. Ja. Ja. Aber man darf sich halt als Cardinals-Fans jetzt nicht sofort erhoffen, so wir haben Kyler Murray, wir haben Andy Isabella, wir haben voll den krassen Headcoach, ja, safe Playoffs. So, ja das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, aber wenn man Kingsbury da wirklich ein bisschen Zeit gibt und sich noch ein bisschen Spieler zusammenholen lässt und dann noch die Defense ein bisschen aufbauen lässt, kann ich mir schon vorstellen, dass so in 3 Jahren die auch Playoff-Contender sein können. Ja. Ja. Aber jetzt eben noch nicht. Stimme ich dir zu. NFC South. Dann fangen wir mal rein. Finde ich, an. Ist eine starke Division. Ja, auf jeden Fall. Die Saints gewinnen, würde ich sagen. Habe ich auch. Ich glaube an die Falcons, also dass die zweite werden. Und Panthers, ich glaube, dass Cam Newton leider nicht so performen wird. Und sie deswegen nicht vierter, aber dritter. Und bei den Buccaneers, ich hoffe, die holen sich einen neuen Quarterback. Ich mag James Winston wirklich gar nicht. Ich auch nicht. Und deswegen habe ich sie um vierter Stelle. Aber also, ich kann einfach nicht glauben, dass die Panthers jetzt noch stark abliefern werden. Deswegen wir unter den Falcons. Ja, ich hab's ähnlich. Also ich hab Saints locker auf der 1. Da sind die anderen einfach keine Konkurrenz. Ja. Leider gegen. Danach habe ich die Panthers. Weil die trotzdem ihre Spiele jetzt beide, auch gegen die Bucks, die waren zwar nicht gut, aber sie waren trotzdem knapp. Ja. Daher kann ich mir vorstellen, dass da trotzdem ein paar Siege rumkommen. Falcons, jetzt wo da auch eben die O-Line komplett einkracht, wenn da jetzt den Swim weg ist. Ich sehe leider Julio Jones schon als guten Wide Receiver, aber ich glaube, der wird langsam alt. Aber gerade ist er einen guten Vertrag unterschrieben. Ja, ich finde, der ist sogar überteuert. Echt? Entschuldigung, der ist ein super nicht Quarterback, Wide Receiver. Mhm. Ich kann verstehen, wenn man Michael Thomas zum Bestbezahltesten macht. Ich kann nicht verstehen, wenn man Julio Jones zum Bestbezahltesten macht. Der hätte es verdient. Wer sind deine, Top 3 Receiver? Top 1 Antonio Brown. Top 2 ist Julio Jones, aber wie gesagt, alt, der wird verletzungsanfällig, der wird langsamer und so weiter. 3, lass mich mal kurz überlegen. Also ich kann dann mal meine Top 3 sagen. Ich habe an erster Stelle Hopkins, weil seine Hände einfach, also der fängt halt alles. Gut. Dann Julio Jones, der ist halt riesig, trotzdem relativ schnell, ist super Receiver einfach. Und dann habe ich an dritter Stelle auch AB, ist halt Yards after Catch. Unglaublich, was der machen kann damit. Ja. Ja, ich glaube, bei mir ist auf Platz 3, glaube ich, da schwankt zwischen Larry Fitzgerald und DeAndre Hopkins. Ja, aber Larry Fitz ist auch schon ziemlich alt. Ja, der Typ tut mir richtig leid. Der könnte so bekannt sein wie Randy Moss oder Jerry Rice, hätte der den bei Pets, den Patriots gespielt zum Beispiel. Der sollte bei den Pets spielen und nicht AB. AB hat sich keinen Ring verdient. Hätte auf keinen Fall. Ganz ehrlich, ich gönne Larry Fitzgerald einfach. Ja. Weil der Typ, das ist so ein guter Wide Receiver, aber der hat seine komplette Karriere bei den Cardinals verschwendet. Ja. Und der wird auch keinen Ring bekommen. Nee, ich glaube, der wird aufhören, bevor die Cardinals wieder. Ich hoffe, er bekommt die goldene Jacke immerhin. Sehr. Ja, das bekommt er. Also wenn der nicht Hall of Famer wird, dann ja. Aber auf jeden Fall, also wie gesagt, Jameis Winston, wenn der jetzt die Saison hier nicht abliefert, dann würde ich den auch wirklich weg. Generell, der Typ ist halt auch einfach krank im Kopf. Ich meine, es gibt dieses komische Video, wo der vor dem Spiel irgendwie da. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. So. Ja, war eine gute Motivation. Auf jeden Fall, also danach. Ich glaube, das Spiel danach haben die auch, glaube ich, ziemlich deutlich verloren. Ja, aber sie waren motiviert dabei. Auf jeden Fall. Ja. Als letztes. Also auf jeden Fall. Ich denke, Buccaneers werden einen Schritt nach vorne machen mit Arians, aber leider kein. Der wird nicht groß genug sein, um. Ja, kann halt auch kein. Durchaus schlechte Falcons und Panthers zu überholen. Ja. Als letztes. Dann würde ich jetzt. Aber noch die NFC East. Ja. War mal eine Top Division. Ja. Aber finde ich jetzt gar nicht mehr so krass. So. Die Eagles sind locker auf 1. Auch wenn ich sie nicht mehr so überragend finde. Die waren mal. Ja. Krass gut, aber so nach dem Super Bowl ist dann dieses Falcons-Syndrom auch eingeflogen. Und die werden langsam, steigen die so ein bisschen ab. Genau. Cowboys sehe ich als gutes, solides Team. Aber das wird halt nicht reichen. Mhm. Und Redskins. Denke ich auch. Mein Lieblingsteam aus dieser Division. Echt? Ja. Okay. Ich glaube, die werden eine solide 3 halt sein. Und 4 Giants, ich mag die Giants, aber ich glaube, so als Giants-Fan erwartet man halt auch nichts anderes in der Division mit den Gegnern. Vielleicht kann man so die Redskins überholen, aber wäre ich jetzt Giants-Fan, würde ich einfach sagen, ja komm, lass die Saison noch mal so ein bisschen verkacken, sage ich mal. Dann haben wir noch mal einen hohen Pick. Dann können wir noch ein bisschen investieren. Dann können wir so nächste Saison, übernächste Saison richtig wieder angreifen. Und ich glaube, Eagles und Cowboys, also Cowboys sind gefühlt ja seit den 80ern einfach immer gut. Aber nie mega gut. Ja. Und Eagles, ja, die sind ja jetzt langsam da, aber ich glaube, die werden langsam auf den Sturzflug gehen. Ja, ich würde auch, also Eagles erster, Cowboys zweiter, dann bei, ich bin ein bisschen Giants-Fan auch, da wegen Victor Cruz damals, und deswegen hätte ich Giants dritter und Redskins vierter, aber es könnte halt wirklich genauso, auch andersrum sein. Ja, also ich sehe die Cowboys auf jeden Fall schlechter. Also so 1 und 2 ist für mich festgelegt, aber da wird es keinen Playoff-Platz geben, denke ich nicht. Nein. Aber ja, so 3 und 4, da wird sich so ein bisschen, ist alles offen, aber im Endeffekt ja, ich würde es auch beiden gönnen, eine 3 zu haben, also Dritter zu sein, aber. Ja, glaubst du, die Rookie-Quarterbacks werden starten? Das ist eine gute Frage. Also Case Keenum hat ja gut abgeliefert. Mhm. Bei Case Keenum kann eben der Fall eintreffen. Also entweder spielt Case Keenum, wie er in Minnesota gespielt hat. Mhm. Das ist der Idealfall. Oder er spielt, wie er in Denver gespielt hat. Wenn er in Denver gespielt hat, dann kann ich mir vor, also wenn er so spielt, wie er in Denver gespielt hat, kann es sein, dass wir schon ab Woche 5 Dwayne Haskins sehen. Ja. Wenn er wie in Minnesota spielt, dann muss nicht unbedingt sein, dass Dwayne Haskins startet. Dann kann es sein, dass die sagen, weiß nicht, Woche 14 wird gesagt, ja gut, wir werden auf keinen Fall mehr irgendwie Platz 2 schaffen. Wir sind jetzt auf jeden Fall Platz 4 oder auf jeden Fall Platz 3. Spiele jetzt noch die letzten 3 Spiele mal als Starter, um so ein bisschen reinzukommen. Ja, und bei den Giants sehe ich das Gleiche. Entweder wird Eli so schlecht spielen, dass dann einfach gesagt wird, ja, New York, wissen, ihr verehrt Eli, aber sorry, wenn der halt scheiße ist, dann sollte der besser in Rente gehen. Oder es passiert halt, dass Ila jetzt so ein bisschen Druck spürt von Jones und dann eine solide Saison spielt. Aber da kann ich mir. Also, ich denke schon, dass beide starten werden, nur wie früh und zu welchem Zeitpunkt, ist halt die Frage. Aber würde ich tatsächlich deine Meinung genauso teilen? Also, dass sie starten werden, auf jeden Fall. Ja. Ein Spiel so gegen Ende ist auf jeden Fall drin. Ich glaube, Daniel Jones wird die letzten 4 Spiele auf jeden Fall schon. Ja. Mindestens, vielleicht sogar schon früher. Also kommt halt drauf. ich denke nicht, die werden Playoff-Contender sein. Also denke ich, werden die letzten Spiele, wo es um nichts mehr geht, spielen dürfen, einfach nur um so ein bisschen mal Regular-Season-Erfahrung zu haben. Obwohl ich das auch gut fand bei den Giants, dass die den ja wirklich noch reingeholt haben. Weißt du, wovor ich Angst habe? Dass der Saquon Barkley zum Larry Fitzgerald der Halfbacks wird. Oh. Also, ich fände es wirklich schade, der hätte sich auch in den Ring. Der ist sympathisch, nämlich auch. Ja. Und talentiert. Obwohl, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Giants könnten auch wieder. Ja, aber Halfbacks. Bei Halfbacks ist halt riskant. Ja, die halten manchmal nicht so lange durch, außer sie sind Adrian Peterson, so eine komplette Maschine ist. Stimmt. Adrian Peterson ist auch. Obwohl, ich fand interessant, der war ja nicht beim ersten Spiel nicht mal dabei. Ja, also und jetzt ist er Starter oder so. Jetzt ist er wieder drin. Ja, jetzt ist ja Geist verletzt. Das tut mir nicht leid für den Typen. Ja, Adrian Peterson ist so eine Legende. Der ist auch komplett underrated von so vielen Leuten. Ja, das liegt halt, glaube ich, einfach da dran. Der spielt ja jetzt nicht mehr auf dem höchsten Level, wie er halt mal gespielt hat. Und viele kennen ihn, also viele haben ja erst so in den letzten 3-4 Jahren angefangen. Da kennt man halt nicht mehr so die Ones, die der da gemacht hat. Leider. Ja, dann würde ich jetzt aber, oder wollen wir vorher noch sagen, wenn Super Bowl kommt? Ja, gern. Sag du mal. Also ich habe so ein paar Szenarien. Okay. So. Sag mal, was am wahrscheinlichsten wäre. Am wahrscheinlichsten sehe ich Patriots gegen Saints. Ja, hätte ich auch gesagt. Okay. Na klar würde ich mir wünschen, dass die Vikings in den Super Bowl kommen. Kommen sie nicht. Bin ich realistisch genug. Aber also für mich als Vikings-Fan würden erstmal Playoffs reichen. Es ist ja eine andere Sache. Mein Wunsch Super Bowl wäre Saints gegen Chiefs. Wer da gewinnt, ist mir egal. Ich würde es Pujis gönnen, weil der ja jetzt höchstwahrscheinlich in seine letzte Saison geht. Ich würde es Mahomes gönnen. So früh. Aber so, das wäre mein Wunsch Super Bowl. Aber ich schätze, es läuft auf Saints gegen Pets mal wieder hinaus. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass Saints gewinnen. Ja, also ich würde genau das gleiche sagen und ich hoffe auch, dass Saints gewinnen. Nicht, weil ich die Pets nicht mag oder so, aber ich würde es im Moment jedem mehr gönnen als den Pets. Die haben halt schon so viel. Ja, und AB hat es sich nicht verdient. Ja. Lieber gewinnen die Bengals den Super Bowl als die Pets gerade. Und ich hasse die Bengals. Gefühlt ist halt einfach nur bei den Patriots so dieses FC Bayern-Syndrom. Nur, dass die nicht für immer vermutlich einfach dominieren werden, sondern die irgendwann auch mal wieder runterkommen. Hoffentlich. Ja, das wird so. Ich meine, Steelers hatten ja auch 80er ihre krasse Zeit, ihre Dynastie, wo die alles gewonnen haben. Das ist ja auch irgendwann abgeklungen, also guten alten Zeiten. Das finde ich so gut an amerikanischen Sportarten. Da hast du ja eigentlich gar keine Chance, für immer das beste Team zu sein, sondern wenn du dich gut anstellst, über 10 Jahre. Ja. MVP. Ja, dann fang du mal an. Ich habe so 3 Leute. Ich glaube, die waren letztes Jahr auch alle 3 schon so im Gespräch. Am ehesten Khalil Mack, würde ich sagen. Ich glaube, der haut einfach, der macht irgendeinen Rekord, muss er aufstellen. Dann Aaron Donald. Okay. Ist auch einfach ein Viech. Und wenn Patrick Mahomes wieder so eine Saison abliefert, dann, kann man nichts sagen. Wenn er wieder sowas macht, muss er quasi MVP werden. Ja. Was würdest du sagen? Bei mir sieht es für die Defender nicht so gut aus. Einfach nur, es ist halt unglaublich unwahrscheinlich. Ja, das ist unfair. Ja, das ist unfair. Ich weiß, aber es ist halt leider, ich würde sagen, Drew Brees hat auf jeden Fall eine gute Chance, wenn der Arm hält. durch. Mhm. Also wenn er komplett durchhält. Patrick Mahomes muss man halt einfach wieder nennen. Ja. Ich habe hier jetzt noch Saquon Barkley eventuell, wenn der gut mhm. spielt. Wenn der voll... McCaffrey könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Carson Wentz, Tom Brady, so die... Ich habe jetzt noch Rivers und Hopkins drin und sonst halt Mac und Donald, aber ja. So als ehesten sehe ich halt Puis und Mahomes eigentlich. Ja, also Drew Brees habe ich irgendwie gerade komplett vergessen, aber das stimmt schon. Und ich finde auch Receiver hätten auch locker schon mal MVP werden können in den letzten Jahren. AB bei den Steelers zum Beispiel. Ja. Und Saquon Barkley muss einfach öfters eingesetzt werden, dann kann es auch werden. Ja, ich glaube, das kommt noch. Ich hoffe es. Ich hoffe. So, als nächstes Offensive Rookie of the Year. Ich nehme Josh Jacobs oder TJ Hockenson. Oh, Hockenson ist riskant. Ja, aber irgendwie, ich glaube, der kann gut abliefern. Ja. Also, meiner Meinung nach, man muss Kyler Murray mit reinnehmen, ja. Der Starter und Quarterback. Und so als Quarterback hast du auf jeden Fall schon mal extrem gute Chancen auf sowas. Mhm. Josh Jacobs würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Mhm. Wenn Marquise Brown oder AJ Brown, einer von den beiden, so weitermachen, wie sie bisher weitergemacht haben, kann ich mir die auch vorstellen, aber es sind eben Wide Receiver. Ja. Und deswegen wird es, glaube ich, entweder Josh Jacobs oder Murray sein. Einer von beiden. Dann Defensive Rookie. Ich bin Steelers-Fan und alles. Aber nein. Selbst Devin Bush hat so gut abgeliefert. Also sehe ich genauso. Kann man nicht mehr was dagegen sagen. Also ich habe den auch bei mir auf 1 so... Ich fand den auch, ich habe nicht verstanden, warum die Bucks Devin White geholt haben. Devin White ist vielleicht der härtere Hitter, der ein bisschen athletischere Typ, aber Devin Bush hat so einen hohen Football-IQ dazu und der ist wirklich überall. Wenn nicht direkt ein Typ daneben steht, dann ist Devin Bush der Erste, der da ist zum Tackeln. Ja, und das hat man ja auch gemerkt im ersten Preseason-Spiel: 10 Tackles in einer Hälfte allein, das ist halt unglaublich. Ja, also entweder der, den ich mir noch vorstellen kann, ist... Quinn Williams. Ja. Der hat jetzt im ersten Spiel aber nicht so performt. In der Preseason auch nicht. Aber der Typ, der wird trotzdem gut sein. Glaube ja, sonst und Devin White muss man vielleicht noch nennen. Ich finde aber auch Quinn Williams so sympathisch. Ja, der diese ganzen Videos... Von ja. Wo der irgendwie sich falsch ausdrückt, sagt, dass er es mag, in Madden mit sich selber zu spielen und so ein Scheiß. Ja, und mit seiner Zahnspange, er schaut einfach sympathisch aus. Ja. Aber Devin Bush, der holt es. Ja, also und Super Bowl MVP das Jahr. Wenn der irgendwie komplett einknicken würde, dann sage ich Quinn Williams, aber Devin Bush ist für mich ziemlich klar. Ja, also wenn er die Geschwindigkeit so aufrechterhalten kann, dann auf jeden Fall. Ja. Bester Halfback. Ja. Ich nehme Saquon Barkley. Ich nehme Christian McCaffrey. Ja, einen von den zwei hätte ich auch genommen. Barkley einfach. Wenn er genug eingesetzt wird, auf jeden Fall. McCaffrey wird auf jeden Fall genug eingesetzt. Da bleibt für mich einfach nur die Frage, wenn der Typ wirklich auf diesem kranken Niveau weiterspielt, wie er bisher weiterspielt, ob er dann überhaupt die Saison verletzungsfrei durchstehen kann. Ja, ich denke mir auch gerade, sie dürfen auch nicht zu viel einsetzen. Weil, also allein schon, was der bei Rams gegen... Panthers gemacht hat. Dieser eine Touchdown, wo der ja wirklich auf diesem einen Arm sich nach vorne gezogen hat und dann noch zwei Leute an seinen Beinen hängen hatte und sich dann noch nach vorne zieht und da in die Endzone rein. Sowas geht halt auch richtig krass. Aber der es schafft, sehe ich den als besten Running Back an. Sonst Barkley, Bell kann ich mir auch noch vorstellen. Aber eher so Barkley oder McCaffrey. Wide Receiver. Ich habe mich dann letztendlich jetzt einfach für Hopkins entschieden, wobei ich das auch als riskant ansehe, weil, wie ich ja schon erwähnt habe, Stills, Fuller, Cutie, das sind jetzt auch keine schlechten Wide Receiver. Und da hat es einen Mike Evans, der hat zwar auch gute Kollegen, wie jetzt zum Beispiel O.J. Howard, jetzt auch als Tight End, aber da ist er trotzdem die komplett klare Nummer 1 und auch auf jeden Fall für Winston so die beste Anspielstation. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ein Mike Evans das schaffen könnte. Aber so vom Können her würde ich einfach einfach auch weiterhin sagen, Hopkins. Vom Können her würde ich auch Hopkins sagen, aber ich glaube von Yards und Catches wird es Michael Thomas sein. Michael Thomas kann ich mir auch vorstellen, vor allem der hat ja so gefühlt gar keine Konkurrenz. Der hat so Gin Junior vielleicht. Mann, der Typ ist 33. Ja. Und, naja. Elvin Kamara als gefühlt zweitbesten Receiver. Ist dein einziger Konkurrent, dann Running Back. Ja. Deswegen. Und Talent hat er halt auch unglaublich. Beste Quarterback. Könnte im gleichen Team sein wie Michael Thomas. Also. Könnte aber auch Mahomes sein. Einer von den zwei. Oder Mahomes sagen. Wentz kann ich mir auch vorstellen. Ja. Aber kann halt sein, dass der sich wieder verletzt, dann ist er halt wieder raus. Ich meine, der war ja schon mal auf MVP-Niveau, hat sich verletzt, war komplett raus. Aber sein Team hat da einen Super Bowl gewonnen, oder? Stimmt. Aber das liegt halt am Backup-Quarterback. Immerhin. Der ist ja jetzt. Verletzt. Fällt gerade auf, ich habe ein Script gar nicht geschrieben mit den My Guys, also mit Leuten, die wir als Breakout-Player sehen. Hast du das dann überhaupt vorbereitet? Nein, aber ich hätte welche. Soll ich dann gerade einfach also anfangen? Also auf jeden Fall, so ein Stil setze ich auf jeden Fall. Ja. Also, ja, ich habe mir gedacht, ich versuche ausgeglichen zwischen Offense und Defense zu sein. Habe ich nicht geschafft. Ich habe jetzt zwei Offense-Spieler und einen drei Offense-Spieler und einen Defense-Spieler. Mein erster Offense-Spieler ist Sammy Watkins. Den hatte ich tatsächlich schon vor dem Jacksonville-Spiel aufgeschrieben. Hat sich also jetzt so leicht bestätigt. Jetzt, wo Hill auch erstmal fehlt, vermutlich bis Woche 8, wird irgendwie gesagt. Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Also ist er ja auf jeden Fall Nummer 1. Mahomes wird dann dem ja am meisten zuwerfen. Da kann ich mir vorstellen, der wird richtig was abreißen. Dann hatte ich jetzt noch Dalvin Cook. Nicht nur, weil er bei den Minnesota Vikings spielt. Ich habe es ja schon erwähnt. Einfach nur, der ist richtig, richtig gut, der Typ. Und der hat auch nicht die beste O-Line. Ich glaube, der hatte einfach nur letztes Jahr Verletzungspech. Und das hatte ein Barkley jetzt nicht. Oder ein Kamara oder sonst wer. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass der in den nächsten 2 Jahren ein Top-10 Running Back sein wird. Dann, oder willst du jetzt erstmal 2 sagen? Dann mache ich auch 2 in der Offense. Warte, jetzt, ich bin komplett verwirrt. Mach du mal weiter, okay. Also ich habe als einzigen Defense-Spieler, der jetzt als Breakout-Player in Frage käme für mich, ist Devin Bush. Der ist Rookie, der wird rasieren, meiner Meinung nach, komplett. Ja. Ja? Der wird, glaube ich, der neue Ryan Shazier. In dieser Offense. Das, ja, also allein wegen dem Speed könnte ich es mir halt auch vorstellen. Und auch der hat auch diese Intelligenz. Also die hat auch nicht jeder. Ja. Und Dann jetzt mein letzter Breakout-Player, den ich aufgeschrieben hätte, wäre Christian Kirk. Der ist ja jetzt so neben Fitzgerald zweiter Wide Receiver dann bei den Cardinals. Der ist richtig gut. Der hatte halt letztes Jahr Josh Rosen als Quarterback. Josh Rosen ist meiner Meinung nach ein mega, mega guter Quarterback. Mhm. Der einfach nur das Problem hatte, eine scheiß O-Line zu haben. Und dann sind die Cardinals, Entschuldigung, komplette Assis und Arschlöcher, die dann einfach sagen, ja, holen wir einfach den nächsten rein. Das ist halt jetzt nicht unbedingt nett, aber gut. Jedenfalls wird dir die Saison, glaube ich, jetzt vor allem, wenn diese richtig passlastige Offense wirklich durchgesetzt wird, wird dir das richtig gut machen. Okay, ich habe in der Offense von den Giants den Sterling Shepard. Ja. Receiver. Ich weiß, ich finde, der hat halt unglaublich viel Talent gehabt. Hat unter Odell Beckham Jr. immer schon relativ gut performt. Mhm. Jetzt in den ersten 5 Wochen ist Golden Tate nicht da, oder 4 Wochen. Bin ich mir gerade nicht sicher. Und ich glaube, da kann er zeigen, wie gut er ist. Und könnte sogar, finde ich, für Eli Manning ein Right Receiver One werden. Das stimmt. Kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen, dass der Breakout ja haben könnte. Ich habe tatsächlich noch in der Defense auch jemanden von den Giants, und zwar Jabril Peppers. Stimmt. Den Safety. Der ja beim Odell Beckham Jr. Trade draufgegangen ist. Also nicht draufgegangen, aber halt Team wechseln musste. Ich mag den Typen mega gern, war unglaublich guter Safety. Ja. Und ich glaube, dass der bei den Giants auf jeden Fall, dass er ihnen sehr helfen wird. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und jetzt habe ich was vielleicht, ich weiß nicht, ein bisschen riskantes, Artie Burns von den Steelers, ich hoffe, den kennen alle, First-Round-Pick. Ja, hat fast nichts, also seine ersten 2 Saisons waren ganz gut, danach, naja, halt nicht mehr Starter, aber ich glaube, der wird, irgendwann muss er reinkommen, und ich sag, der wird bei den Steelers mindestens 2 Interceptions haben, wenn nicht sogar mehr. Ja. Also Artie Burns, ich glaube an ihn. Ja, der ist Cornerback, oder? Ja, das Cornerback. Ich fand den eigentlich auch nicht schlecht. Also ja, der war auch echt gut in den ersten 2 Jahren. Ich habe mir mal College-Tape auch von ihm angeschaut. Der war auch auf dem College übelst die Maschine, der Typ. Ja. Es ist halt nur das Problem, viele College-Spieler schaffen es ja nicht, so in der NFL Fuß zu fassen. Ich finde ihn auch so sympathisch. Also der wirkt jedenfalls sympathisch. Ja, würde ich halt der hat's gönnen. Der hat's auch hart. Der hat ganz viele Probleme mit seiner Familie. Sein Vater ist im Gefängnis. Ja. Hat auch kein leichtes Leben so. Deswegen würde ich es ihm noch mal mehr gönnen. Ja, auf jeden Fall. Also, da kann ich verstehen, den Pick. Ja, und wer, glaube ich, auch noch auf jeden Fall besser sein wird als letztes Jahr, wird Austin Eckler sein. Ja. Zumindest wenn Melvin Gordon nicht zurückkommt. Ja, dann wird auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein auch. Könnte mir schon vorstellen, dass Melvin Gordon eben jetzt das sagt. Ja, er setzt jetzt die Saison aus und macht den Le'Veon Bell. Mhm. Und dann wird der Typ halt komplett davon profitieren. Und dann kann der auch ein James Conner-Jahr haben. Ja. Und ich habe in meinem Fantasy-Team in Woche 5, in Draft-Dings Runde 5 geholt. Das ist so gut. Ja. Gut. Dann wären jetzt als allerletztes, glaube ich, nur noch unsere Bold Predictions übrig, oder? Ja. Dann fangen wir an. Okay, Jarvis Landry wird mehr Yards haben als Odell Beckham Jr. Und zwar nicht mehr knapp, sondern schon so 200 Yards mehr, sage ich. So ungefähr wie bei Juju und AB, nur ich glaube, Baker Mayfield wirft einfach lieber zu Jarvis Landry, deswegen. Ja. Die ist schon nicht schlecht. Ja. Du wirst weitermachen. Ich hätte jetzt eine richtig, richtig riskante. Mhm. Kein Spiel der Chicago Bears geht über 25 Punkte. Sie werden nie über 25 Punkte haben oder auch also zusammen, beide Teams zusammengerechnet. Okay. Oh. Weil wollen wir drauf Defense so stark. Defense so stark, der Bears. Offense so schlecht. Okay, aber das ist. Ja, ich weiß, das ist schon riskant irgendwie. Die ist schon ziemlich riskant, ja. Aber. Ja. Ich meine, ich könnte aufgehen. Ich habe als nächstes, dass Devin White einer der größten Busts wird und während der Season schon gebencht wird und dann fast gar nicht mehr spielen wird. Die ist auch gut. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja? Okay, dann bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Immerhin. Also, Devin White ist. Also generell, ich fand die Middle-Linebacker in diesem Draft nicht gut. Ja. Da waren halt wirklich nur so die beiden Devins die einzig Guten im Draft. Mhm. Und ich fand aber trotzdem Devin Bush generell von Anfang an eigentlich besser als Devin White. Devin White hatte, glaube ich, einfach nur mehr Highlight-Potenzial. Ja. Weil Bush ist so extrem intelligenter Footballspieler und Devin White... Der geht halt einfach rein und der tackelt hart, der tackelt auch nicht schlecht. Aber der hat nicht diesen Football-IQ. Und als Middle-Linebacker musst du deine Defense leiten. Und wenn er das nicht hinbekommt bei den Bucks, dann hast du als Middle-Linebacker halt nichts zu tun. So. Und das kann Devin Bush machen. Das haben schon sehr viele Steelers-Spieler auch schon gesagt, dass der echt guter Leader auch ist. Ja. Also ich kann auch komplett verstehen, warum die da im Draft hochgegangen sind. Ja. Gut, dann meine letzte, ne? Mhm. Ich meine, es ist wieder so, ich bin gespannt. Also ich habe Antonio Brown wird nicht die komplette Saison bei den Patriots bleiben, okay. Sondern vorher rausfliegen. Wegen... Irgendwas. Entweder wird er im Gebäude mal ein YouTube-Video filmen. Mhm. Bill Belichick sagt, machst du nicht. Antonio Brown sagt, du hast mir gar nichts zu sagen. Bill Belichick hat keinen Bock mehr auf den. Oder er hat halt diese Frau wirklich vergewaltigt. Bill Belichick sagt, chill. Irgendwie sowas. Also, ich trau der Sache nicht. Ja, finde ich gut. Also... Ich, wie gesagt, ich gönne ihm keinen Ring, deswegen fände ich das jetzt eigentlich ganz okay, wenn das passieren wird. Ja. Aber es sind gut. Ich finde die mit dem Bears, finde ich krass. Ja, die, da habe ich mich ein bisschen was getraut. Also wenn die aufgeht, der. Okay. Gut. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich glaube schon, ne? Ja. So ein bisschen mehr als 2 Stunden ist schon eine solide Zeit. Ja. Ja. Dann. Ja. Hören wir uns das nächste Mal. Okay.